herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Moin Hardy. So, jetzt ist es dann auch schon soweit. Mit dem Jahr 2018 geht das erste Jahr zu Ende, in dem der Nerdwelten Podcast auch auf Sendung war. Wobei, Jahr ist ja auch übertrieben. Es ist ja hier erst Ende Oktober losgelegt worden und dann November, Dezember, also jetzt ein bisschen mehr als 2 Monate. Trotzdem wollen wir jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen, um auf das vergangene Jahr 2018 zurückzuschauen, uns zu überlegen, was haben wir so gespielt, was hat uns beschäftigt, was sind die Pläne für den Podcast, für die Zukunft. Muss jetzt nicht rein um Videospiele gehen, sondern vielleicht auch um Musik oder andere Dinge. Im Vorfeld vielleicht gleich kann man sagen, aber wer den Podcast verfolgt, der weiß das auch. Red Dead Redemption 2 wird es hier nicht geben, weil habe ich nicht gespielt. Ich denke, du hast das auch nicht gespielt? Leider nicht, ne. Ich habe es mitbekommen, dass es da ist. Ich habe auch den ersten Teil nicht gezockt. Ist aber ein Game, was mich generell interessieren würde. Ist doch von den GTA-Machern, oder? Ja, richtig, genau. Ja, ein GTA fand ich immer ganz geil und GTA im Wilden Westen reizt mich irgendwie schon, ja. Also der erste Teil für die Xbox 360 und PlayStation 3, der war großartig. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit und die Zeit natürlich auch hätte, dann hätte ich es vielleicht auch gespielt. Ich habe jetzt viel gehört, dass das ein Spiel ist, was Massen an Zeit einfach frisst. Und ich glaube, selbst wenn ich das Spiel hätte, die Zeit hätte ich nicht dafür. Okay, also wie ein Japano-RPG quasi. Ja, so ähnlich. Wobei da glaube ich, wenn ich jetzt ein neues, gutes Final Fantasy hätte, da würde ich mir vielleicht sogar die Zeit dafür nehmen. Okay, wo wir gerade dabei sind, dann können wir gleich mal starten. Hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel, aber mir fällt gerade spontan ein. Das neue Dragon Quest. Hast du mitbekommen? Dragon Quest 12 ist ja das bei dann, glaube ich, oder? Immer. Ja, also ich meine auch, ja. Und ich sehe das immer bei Steam. Und ich habe es, glaube ich, sogar auf die Beobachtungsliste. Wenn es da mal irgendwie im Sale kommt oder so, ist definitiv auch ein Game, was ich mir dann mal zocken gerne. Also die Dragon Quest Reihe, ich habe sie schon auch gespielt. Ich habe die alten NES-Teile, die hießen Dragon Warrior, glaube ich, in den USA. Europa bin ich mir gerade nicht sicher, ob es auch Dragon Warrior hieß, ich denke schon. Ja. Und dann auf dem Super Famicom habe ich über so Wege auch mal reingespielt. Die fand ich schon auch immer gut. Was mich immer ein bisschen gestört hat früher, war bei Final Fantasy hattest du in Kämpfen ja diese Side-Ansicht, wo die Kontrahenten gegenüberstanden. Und bei Dragon Quest hast du den Gegner frontal gesehen, so wie bei anderen Spielen. Bei Wizardry war es, glaube ich, noch so oder bei Spielen wie The Bard's Tale. Ja, oder auf dem Game Boy, die Final Fantasy Legend Reihe ganz klassisch dafür, ne? Ja. Genau. Das hat mir immer nicht so gut gefallen damals. Da war ich ein bisschen ziepfig. Okay. Wobei es am Gameplay natürlich nichts ändert. Es ist genau das gleiche Spiel, nur die Sicht ist ein bisschen anders. Es war ja auch bei dem, wie heißt das? Auf dem Super Nintendo gab es doch 2 Teile. Breath of Fire war es nicht. Nee, wo man gegen diese Götter kämpfen muss. Direkt am, also der zweite Teil beginnt an dem Ende vom ersten, oder? Lufia. Lufia 2, genau. Da stimmt, war auch dieser Ansicht. Ja, genau, hast recht, ja. Ja. Wir haben damals mal gespielt Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Das hatte ein damaliger Freund von mir. Mit dem ich nicht mehr befreundet bin, den haben wir schon mal erwähnt. Genau. Der imaginäre Freund, mit dem wir nicht mehr befreundet sind. Da hast du, glaube ich, aber mal gesagt, es war kein Freund, sondern so ein Typ, den er kannte, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja, er war ein bisschen strange, egal. Wir haben schon viel zusammengezockt. Also er hat ein bisschen komische Ansichten gehabt, aber die Zock-Sessions waren immer ganz geil. Und er hat immer geile Games am Start gehabt. Und das hat er halt auch mitgebracht. Ne? Und irgendwie ich habe dich schon durchschaut, ich weiß dir genau, worum es ging. Ja. War schon Bescheid. Er hatte die geilen Games. Er war ein Idiot, aber er hatte super Spiele. Würdest du sagen, ich habe ihn ausgenutzt? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich könnte jetzt sagen, du hast dich prostituiert, aber ich sag lieber nichts. Sag lieber nichts. Was mir an dem Spiel ganz geil gefallen hat, war auf jeden Fall die Musik. Die war anders. Also es war nicht dieser typische Uematsu-Style oder so, sondern ich glaube, das hat einen ganz eigenen Style. Kann man schwer beschreiben. Und ja, von der Story her kann ich nicht mehr so viel sagen. Wir haben es ja halt auch nicht durchgespielt. Ich sag mal so vielleicht 50% vom Spiel oder so. Was ich nur gehört habe, dass später unglaublich schwer werden soll. Was faszinierend immer war an den Dragon Quest, an den ja, in den Dragon Quest Spielen war, dass die ja von Akira Toriyama, glaube ich, mit designt wurden oder dass der Zeichnungen für eingereicht hat, der berühmte Dragon Ball Zeichner, der auch für Chrono Trigger gezeichnet hat. Also es hat einen guten Stil gehabt. Wenn man ihn mag, ne? Also es gibt Leute, die kommen damit jetzt auch nicht so auf seinen Zeichenstil klar. Natürlich, klar. Weil man erkennt sofort den Son Goku in jedem Charakter quasi. Ja. Bei Dragon Quest, ja, bei Chrono Trigger. Ja. Ja, bei Chrono Trigger ist ja extrem arg, ne? Also da den Haupthelden anguckst, sind nur die Haarfarbe geändert in Rot und das war's quasi. Ja. Das stimmt, er hat seinen eigenen Look, aber also ich mag ihn. Ich mag ihn sehr gerne. Ich auch, also ich bin ja auch absoluter Dragon Ball Fan, sowohl die Klassiker-Reihe und auch Dragon Ball Z. In diesem Jahr wäre übrigens Konzert gewesen, für dich glaube ich gar nicht so weit weg, weil das war glaube ich in NRW, wo Dragon Ball echt als ja, Symphonieorchester aufgeführt wurde. Fand ich geil. Okay. War aber mitten in der Woche leider. Das ist oft so, gell? Ja, sonst hätte ich mir das mit meiner Freundin gerne angeschaut. Das Problem ist, glaube ich, die denken einfach, wir Nerds sind alle arbeitslos und haben immer Zeit. Ja, das ist halt noch nicht so populär wie die Mozart-Konzerte, Beethoven, die Klassiker, die großen. Noch nicht. Aber ich finde es definitiv schon eine coole Entwicklung in den letzten Jahren, dass man hier immer mehr diese Games-Konzerte bekommt. Obwohl ich auch einmal schon massiv enttäuscht wurde. Das war dieses, wie heißt der Typ? Takeshi, Sound, der mit dem Schloss. Nein, der den Soundtrack zu Earthworm Jim gemacht hat. Ah, Tommy Tallarico war das. Hat die Mucke gemacht, der war da live vor Ort beim Konzert, hat so ein bisschen E-Gitarre gespielt. Das Problem war, die Musik kam zu 90% aus den Boxen, wenn nicht zu 100%. Da waren Orchesterleute, die haben gespielt. Ein ganz kleines Orchester aber nur. Und dann kamen aus den Boxen Instrumente, die waren da gar nicht vertreten. Okay. Das heißt, da hast du meinetwegen irgendwie eine Tuba gehört, aber da war überhaupt gar keine. Und das waren genau die Aufnahmen 1:1, so wie ich sie von meinen Game-CDs kannte. Also genau die bekannten Aufnahmen, die man aus dem... Ja, das, gut, mein Bruder hat es nicht so erkannt, weil er kannte die Aufnahmen nicht. Wir haben ihn einfach mitgenommen, er fand es mega geil. Aber ich war halt massiv enttäuscht. Aber ich habe dafür Geld bezahlt, 80 Euro die Karte oder so. Und dann wirst du da, ja, wenn man so will, verarscht. Aber das Schöne ist, da immer mehr von diesen Symphonic-Orchestern aufgeführt werden, dass viel von der Musik auch jetzt in der Form dargeboten werden kann, wie sie ursprünglich gemacht war. Ich denke jetzt zum Beispiel an Final Fantasy VI klassischerweise. Das ist, glaube ich, das Beispiel, das man da immer anbringen muss. Die Aria di Mezzo Carattere heißt es. Weißt schon, die Opernszene aus Final Fantasy VI. Grandios, da hast du auch die Aufnahme 20 Minuten lang oder so, ne? Oder ja, 27 Minuten. Ah, ja. Super, super gut. Aber da gibt's ja auf YouTube, kannst du ja massive Massen an Versionen angucken. Da gibt's auch eine tolle Version von einem schwedischen Orchester mit einer, mit einer Sängerin, die das auch ganz toll macht. Ich selber mag das Stück lieber als Duett, weil es ja auch im Spiel als Duett gezeigt wird. Ja. Aber geil, genauso hat sich das der Uematsu damals vorgestellt, als er das auf MIDI geschrieben hat mit seinem Keyboard. Richtig. Ganz geil. Echt super. Und demnächst, nächstes Jahr, haben wir schon die Karten gekauft, sind wir in Hamburg dabei. Die dritte Aufführung dann. Also wir haben ja zweimal Final Fantasy schon gehabt. Einmal Zelda. Oder zweimal Zelda sogar. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber zumindest das dritte Mal Final Fantasy jetzt. Ja. Und da werden sie es mit Sicherheit auch wieder reinnehmen, das Lied. Also es ist immer dabei. Das ist einfach das Stück. Das ist. Ja. Also er hat viel, viel gutes Zeug gemacht, meiner Meinung nach. Das ist ein Glanzstück. Definitiv. Mit dem Endstück, also Sephiroth von Final Fantasy VII, ne? One Winged Angel. Das ist, glaube ich, das beliebteste sogar noch, also noch beliebter als die Oper. Freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Ich habe mir jetzt den Soundtrack von Final Fantasy VII auch aus Japan importiert, habe den letzten Tage im Auto immer wieder gehört, 4 CDs randvoll, nur Musik aus Final Fantasy VII. Im Originalaufnahmen, also jetzt nicht irgendwie orchestral neu eingespielt, sondern wie sie im Spiel auch vertreten sind. Ganz normaler Soundtrack halt, ne? Ja, ganz genau, ja. Finde ich auch cool. Das ist dann die PlayStation-Version. Genau. Die PC-Version hatte ja MIDIs. Was ganz cool war bei der Original-PC-Version hat wahrscheinlich kaum jemand genutzt. Da war damals ein Synthesizer mit drauf, ein Software-Synthesizer, mit dem du dann die verbesserten MIDI-Dateien abspielen konntest. Das heißt, der war von Yamaha. Jetzt, wo du das sagst, also ich hatte die Version damals von Final Fantasy VII, habe mir damals, also Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII, habe ich mir beide im Original damals im örtlichen Elektrofachgeschäft zugelegt und habe die dann auf dem PC gespielt, weil ich damals keine PlayStation hatte. Und da klingelt was entfernt. An diesen Player kann ich mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das nicht großartig genutzt habe, so wie du sagst, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich weiß, dass da was war. Ja, ist halt total cool. Das ist der Yamaha YXG50 Software-Synthesizer und der spielt eben diese speziellen MIDI-Files in einer extrem geilen Quali ab. Da klingen die Dateien halt auch mega hochwertig. Leider läuft das Ding ab Windows 7 nicht mehr. Also Windows 7, Windows 10 unterstützt das nicht nur über ganz spezielle Umwege. Und zum Beispiel, wenn du da im Makro-Reaktor unterwegs bist, dann hast du da so einen ganz komischen, wurbernden Sound, also so einen Soundeffekt. Den gibt es in der PlayStation-Version überhaupt nicht und in der normalen MIDI-Datei natürlich auch nicht. Und dadurch klingt das Ganze irgendwie noch geiler. Also ist schwierig zu sagen, welche Version ich lieber mag. Ich freue mich ja, weil für die Switch nächstes Jahr alte Final Fantasy-Teile nochmal rauskommen. Also das erste Mal, dass Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, 10, 10, 2 und ich glaube 12 erscheinen. Damals war ja nach Final Fantasy 6 in Japan, in Deutschland, genau in den USA war das Final Fantasy 3, war ja Schluss. Dann gab es den großen Streit, dann ist Square weg von Nintendo hin zu Sony und ab dann gab es Final Fantasy lange Zeit Sony exklusiv, dann irgendwann später auch auf Xbox, PC, bla bla bla. Jetzt die ganzen alten Final Fantasy Spiele endlich auch auf der Nintendo-Konsole, da freue ich mich drauf. Hab die Spiele, wie ich ja gerade schon mal erwähnt habe, natürlich in zig Versionen überall hier rumfliegen. Ah, ich kaufe es mir bestimmt trotzdem auch nochmal. Guck mal, endlich schafft es Final Fantasy 7 auf eine Nintendo-Konsole, so wie es damals ursprünglich gedacht war, vor dem großen Streit. Herrlich, herrlich. Final Fantasy 8 ist ja leider nicht dabei, ist ja dein Lieblings-Final Fantasy. Nee, Final Fantasy 8 ist der Lieblingsteil von meiner Freundin, tatsächlich. Mein Lieblingsteil ist Final Fantasy 7, ganz klar. Aber 8 setze ich auf eine Stufe mit 6 zumindest, würde ich sagen. Direkt dahinter. Und dann 4. Das ist so meine Reihenfolge. Und nach 4 kommt dann 9. 1, 2, 3, ja. Schön, dass es sie gibt. Genau. Aber reizt mich halt nicht mehr, weil da fehlt komplett die Story. 4 ist halt richtig geil mit diesem Star Wars Twist. Also man kann ja jetzt spoilern, ne? Ich bin dein Vater, nein, ich bin dein Bruder oder so am Ende, ne? Wo das war schon sehr auf Star Wars gemacht, die ganze Story. War halt auch damals ganz cool, der ganze Twist. Finde ich schade, dass 8 nicht dabei ist, auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt daran, ich glaube, für 8 kommt gleich eine, oder kam gerade nochmal eine Remastered Edition oder kommt eine Remastered Edition, da bin ich jetzt gerade nicht so informiert, weiß ich nicht genau, was da der Grund ist. Aber irgend sowas wird sein. Ja, welcher der Erste, der die kauft? Okay, von Final Fantasy kommen wir doch mal zu den Dingen. Was haben wir denn dieses Jahr noch so, was haben wir denn dieses vergangene Jahr 2018 so gespielt? Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, viel Aktuelles habe ich nicht gespielt. Ich habe für die Switch schon aktuelle Spiele, aber da kommen ja auch viele Sachen raus, die schon ganz lange auf vielen anderen Plattformen verfügbar waren. Ansonsten für den Podcast Maniac Mansion natürlich, die Sachen, die wir zusammen besprochen haben, Loom, die Mega Man-Spiele. Ja. NES spiele ich generell oft und viel, Super Nintendo, Turtles in Time spiele ich gerne mit meinen Jungs. Wir haben letztens eine Turtles in Time, eigentlich wollte ich Turtles in Time zocken, aber ich habe es nicht laufen bekommen auf MAME. wir haben dann eine Turtle Arcade Session gemacht von dem Arcade Game, was auf NES kommt, der Vorgänger quasi. Der ist ja auch auf die Arcade-Version ist ja 1:1 wie Turtles in Time, also die Grafik ist absolut gleichwertig. Im Gegensatz zur NES-Version. Und dann haben wir uns zu dritt gezockt. Das geht ja auf dem Super Nintendo leider nicht, ne? Habe ich mir festgestellt. Ich dachte immer, das unterstützt 4 Spieler, aber wahrscheinlich war dann, ich schätze mal, der Prozessor einfach zu schwach um die ganzen Sprites. Und bei 4 Spielern hast du nämlich automatisch auch mehr Gegner auf dem Schirm. Ja. Also es war schon bei 3 Spielern echt ein Gewusel, sage ich dir. Ich habe das mal mit meinen Jungs und meiner Frau zu 4 zusammengespielt, aber auch Turtles in Time, die Arcade-Version. Das macht auch schon ziemlich Laune. Oder wir spielen auch das mal zu dritt King of Dragons oder sowas. Alte Arcade-Spiele, super. Ja, die tun sich beide nichts. Also sind beide super, Turtles in Time oder das Arcade-Game. Bei Turtles in Time finde ich ein bisschen schade, dass die Level leicht unterschiedlich sind. Ne? Also ich glaube, ein Level gibt's gar nicht. Und an die Super Nintendo-Musik kommt die Arcade-Version halt auch nicht dran. Aber fast, also ist schon. Und das geile Lied ist dabei. Dieses Pizza Power. Ja, das macht einiges wieder wett. Sonst haben wir Multiplayer halt auch noch mit Kumpels so gezockt. Bust a Move vom Super Nintendo, die Version. Super Tetris. Wer es kennt, Super Tetris 3. Diverse Bomberman-Teile noch. Bomberman Multiplayer immer großartig, ne? Das findet Teil auch jeder 1. gut. Das hat jeder gleich gecheckt. Super. Ja. Teil 1, Teil 2, Teil 5. Selbst auf dem N64. Das ist ja auch ganz cool. Hast du das mal gezockt? Bomberman 64 im Multiplayer? Das habe ich bestimmt mal gespielt. Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Was ich sehr gerne spiele, ist Bomberman 93 und 94 für das PC Engine, fürs TurboGrafx. Okay. Ist die kannst da du ja auch. Besonderheit, oder? Die Besonderheit ist, dass du die beide auch zu fünft spielen kannst. Ach so, das geht bei Bomberman 5 auch auf dem Super Nintendo. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit fünf menschlichen Mitspielern gibt. Gibt es einen 5-Player-Adapter? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich kann mich jetzt nur an diesen 4-Spieler-Adapter erinnern. Aber zumindest kannst du einen Computer dann noch mit reinnehmen, aber ja. Ja gut, aber du kannst auf den TurboGrafx, weil du da ja also zu 5 spielen konntest, kannst du das auch da mit 5 Controller spielen. Das gab's ja auch auf der Wii für die Virtual Console. Das haben wir damals auch zu 5 wirklich auf der Wii gespielt. Das hat ziemlich Laune gemacht, ja. Wenn man da mal so viele Leute ins Haus kriegt, ne? Das war halt meistens so eine Party-Organisationssache. Wir haben halt dann bei Geburtstagsfeiern zum Beispiel, wenn dann langsam Aufbruchstimmung war und noch ein paar Leute da waren, dann ist dann meistens was gezockt worden. Und wenn es dann nicht Wii Sports war, das andere große Wii-Party-Spiel, dann war es eben Bomberman. Ach geil. Nee, das stelle ich mir richtig lustig vor. War's auch. Und wie gesagt, halt auch mit Leuten, die sonst eher nichts spielen. Weil über Bomberman, du musst nur wissen, okay, hier fliegt die Bombe, fliegt sie hoch, bist du kaputt. Bam. Damit kommt jeder gleich klar. Das stimmt, da musst du echt nicht viel machen. Beim N64 war es halt ganz witzig, da hast du dann nicht diese Balken, die in alle Richtungen gehen, sondern du hast einen kreisförmigen Radius, der sich vergrößert. Das Besondere ist, dass du, wenn du einmal getroffen bist, kannst du dich trotzdem noch als Geist auf dem Spielplatz, also auf dem Spielfeld rumbewegen und kannst dann die anderen Spieler hochheben und in die Bombe von jemand anders reinwerfen. Das ist richtig fies. Und ich kann mich jetzt an eins erinnern, wenn man da ausgeschieden ist, da war man an der Seite vom Spielfeld und das konnte da. Das ist Teil 5. Das ist Teil 5, okay. Da, wo du dann, das ist dann auch das mit den Reittieren, da kannst du dann diverse Reittiere. Ja, genau. Das war eigentlich auch mal ganz geil, weil da hast du ja noch ein extra Leben quasi. Ne? Richtig, genau, ja. Ist auf dem Super Nintendo mein liebster Teil, weil grafisch, musikalisch, eben durch diese Feature, dass man wieder reinkommen kann mit Teil 1 und 2, finde ich auch super, aber ich glaube, den mag ich noch am liebsten. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die aufgehört haben, die Teile in Europa rauszubringen. 1 und 2 kamen auf jeden Fall bei uns raus, das weiß ich sicher. Ab 3 bin ich mir nichts mehr so sicher und ich glaube, Teil 5 ist immer damals nur japanisch, aus, ne? Genau, ja, ist aus Japan damals nicht rausgekommen. Ich habe auch immer die Menüs dann da durchgeklickt, man weiß ja, was heißt. Dann steht da der Com-Level und dann stehen da irgendwelche japanischen Schriftzeichen und im Prinzip muss man da sich einfach nur durchklicken durch die Menüs. Genau, und ansonsten hilft das Internet ja auch gerne weiter. Ja, im Gegensatz zu Final Fantasy 3 übrigens, kann ich ja mal erwähnen, habe ich auch noch nie drüber gesprochen. Wir hatten damals eine Bekannte von meinem Nachbarn, das war mein bester Freund damals. Und ist das der wieder hatte, der, mit dem du dann nichts nein, mehr nein, zu tun nein, hast? Nein, okay. Das ist ganz noch viel länger her. Da haben wir uns schon, als wir erwachsen wurden, quasi auseinandergelebt einfach. War aber in der Kindheit mein bester Freund, wir waren Nachbarn, ne? Mhm. Und er hatte, ja, Freundin, ich glaube, die ging sogar in dieselbe Klasse. Die mochte ich jetzt gar nicht so gerne, aber die Mutter von ihr, die waren auch mit unseren Eltern befreundet. Und die Mutter war halt leidenschaftliche Zockerin, ist viel zu jung gestorben damals, leider. Cool, ja. Hat aber auch Kette geraucht und keine Ahnung. Aber die war immer geil. Die hat leider N64 nicht mehr erlebt. Das heißt, die ist im Super Nintendo-Alter noch gestorben quasi. Mhm. Und war immer ganz vernarrt in Japan-RPGs. Cool. Und die hat dann auch so Dinger gehabt. Die hat mir tatsächlich, ich habe das hier besorgt. Ich komme damit nicht klar. Vielleicht kommst du damit klar. Hat sie Secret of Mana 2 tatsächlich auf Japanisch gehabt. Du meinst jetzt aber Seiken Densetsu 3 oder meinst Teil 3, genau, das war der erste Berührungspunkt. Ich habe es tatsächlich auf dem originalen Super Nintendo mit Adapter damals gezockt. Unfassbar. Aber ganz schnell aufgegeben, also ich kam überhaupt nicht klar. Ja, natürlich. Und sie hatte auch Final Fantasy 3 US, also Final Fantasy 6 das erste Mal. Das allerdings auf Englisch. Ja, ja. Nur das Ding war, man konnte nicht speichern, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Adapter lag. Aber jedes Mal, wenn ich das Super Nintendo ausgemacht habe, war der Speicher futsch, kann natürlich da auch irgendwie. Lag hundertprozentig an der Batterie, weil speichern kann, ich hab's ja auch hier mit Adapter auf meinem Super Nintendo, ich kann speichern. Lag hundertprozentig an der Batterie. Aber das wusste man, glaube ich, damals noch nicht, ne? Weil ich war ein Kind, hab das Ding bekommen, da war ich überhaupt nicht so versiert, dass da ein das habe ich damals, als ich meinen ersten PC hatte, dann mit dem Mainboard, da wusste man dann, da ist eine Batterie, die hält das Mainboard am Laufen. Kann natürlich auch irgendwie so ein China-Raubkopie-Import sein, ne? Wo die Batterie einfach fehlt. Es gibt ja solche Dinger im Umlauf und das war damals wahrscheinlich auch nicht anders. Also hab's dann erst auf dem Emulator das erste Mal richtig spielen können, leider. Aber dafür halt völlig uneingeschränkt. Und es gibt inzwischen ja auch fantastische Übersetzungen für Final Fantasy 6, also Final Fantasy 3 in der USA-Version von Manu Löwe heißt er, wer ihn kennt zufällig. Ja, Hat eine super Homepage, der hat ja auch Chrono Trigger ins Deutsche übersetzt, super Arbeit geleistet. Also wenn Nintendo den damals an der Hand gehabt hätte, oder wenn sie sich heute noch denken, hey, wir wollen die alten Spiele mal auf Deutsch, wendet euch an den. Nintendo, wenn ihr zuhört, zusammen mit Bruno, Den hätten sie auch direkt für Final Fantasy VII nehmen können, zum Beispiel. Ja, also weil der die Übersetzung steht ja nicht in so einem guten Licht, leider. Viele Fehler drin, Rechtschreibfehler und ja. Oder Suikoden, haben wir uns privat ja schon mal drüber unterhalten, Suikoden 2, wo plötzlich die Sprache in der deutschen Version ins Französische wechselt oder irgendwelche wüsten Schriftzeichen erscheinen, die gar keinen Sinn machen. Das ist ein Beispiel für eine echt, echt schlechte Version, ganz schlechte Version. Aber solange man es noch spielen kann, gut, guckt mal drüber hinweg, ne? Aber Gamer natürlich viel, trotzdem ein bisschen, ja. Dann habe ich Escapist 2 gespielt auf der Switch, habe ich mich lange drauf gefreut, weil ich die Reihe, ich habe immer mal YouTube-Videos angeschaut, also dieses kleine Wusel-Gefängnisausbruchspiel, wo man Gefängnisalltag nacherlebt und dann sich nach und nach einen Fluchtweg aufbauen muss. Das hat mich sehr interessiert, habe ich auf YouTube, wie gesagt, gerne verfolgt, hat mich gar nicht mal so überzeugt dann. Also ich habe es gespielt, fand es auch okay, aber war jetzt nicht der erhoffte Knaller für mich. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, gibt es wahrscheinlich doch. Gibt es auch auf Steam, ja? Ja, natürlich, ja. Schon lange. Da wahrscheinlich wieder für 1 Euro im Sale, die haben ja immer die Preise da. Das ist echt, kann man einfach nur kaufen, aber sich schlecht fühlen hinterher, dass die Entwickler überhaupt nichts mehr bekommen. Nee, aber ich glaube, das überzeugt mich jetzt auch. Also rein von den Bildern her würde ich sagen, ist kein Game, wo ich sagen würde, oh, der Oberburner. Ja, es hat halt so einen wuselig witzigen Eindruck, macht schon. Und ich fand auch sehr wuselig aus, ja. Ja, es hat auch diesen Puzzle-Charakter, wie komme ich aus dem Gefängnis raus, wo kriege ich die Teile her, dass ich dann meine Ausrüstung craften kann. Also es hat schon viele gute Elemente, trotzdem ist es kein Spiel für mich, habe ich dann festgestellt. Habe auch nicht so viel gezahlt, komm, was soll's. Darkest Dungeon ist auch so ein Fall, das ist auch schon ewig lang auf Steam draußen, ist so ein Gothic-Rollenspiel. Wo man durch die Dungeons zieht und dann die Charaktere auch depressiv werden können. Ja, das ist mir zu düster irgendwie. Das schaut aus wie das Cover aus dem von dem finnischen Death Metal Album und das ist mir zu Depri. Also ist kein schlechtes Spiel, aber da ist mir die Stimmung doch zu düster. Ich wüsste jetzt gar nicht, welches Spiel ich mal gespielt haben sollte, was jetzt extrem düster ist. Außer natürlich Horrorspiele oder so, aber ja, sieht auch schon. Habe ich auch noch nie was von gehört, aber sieht auch sehr düster aus, ja, wie du schon sagst. Es dominiert ja echt nur schwarz quasi. Ja, also ich habe da generell auch nichts dagegen, aber das hat mich irgendwie, das hat mich auch nicht gepackt. Mhm. Obwohl ich mir da auch mehr von versprochen hatte. Aber zu Rollenspielen, von denen ich mir mehr versprochen hatte, komme ich später auch nochmal. Was ich jetzt dieses Jahr endlich mal gezockt habe, habe ich mir auch damals schon mal gekauft bei Steam, da war es auch im Angebot, ist Deus Ex, der zweite Teil jetzt von den neuen Teilen, und zwar Mankind Divined. Kam ja in den Tests gar nicht mal so gut oder bei den Spielern gar nicht mal so gut an. Ich glaube, jetzt GameStar-Test zum Beispiel hatte eine sehr hohe Wertung. Allgemein, die Tests waren, glaube ich, ganz gut, aber die Spielerwertungen waren durchwachsen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe es dann aber damals günstig bekommen und habe es gespielt und ich war begeistert. Also ich fand es richtig cool, das Spiel Mankind Divine. Hast du den Vorgänger dazu auch gespielt? Ich habe beide gespielt. Ich habe jedes Deus Ex-Spiel gespielt bisher. Vom ersten Teil damals an direkt. Mega begeistert gewesen, auch wenn die Grafik damals schon veraltet war vom ersten Teil. Zweite war dann eine massive Enttäuschung, weil alles viel kleiner war, du hattest kaum noch Möglichkeiten. Die Grafik war natürlich geil, das war eins der ersten Next-Gen-Games mit Schattenberechnungen in Echtzeit, solche Dinger. Danach kam, glaube ich, der Thief 3-Teil, der dann auch grafisch nochmal eins draufgesetzt hat. Den habe ich dann auf der 360 gespielt. Den fand ich übrigens auch richtig cool. Den fand ich super, ja. Aber Deus Ex 2, ja, wie gesagt, kann man mal gespielt haben, ist aber kein Vergleich zum ersten Teil. Ja, und dann kam ja schon der dritte jetzt, ne? Es gibt ja nicht viel mehr. Fand ich auch damals super. Ich erinnere mich nur kaum noch, leider. Was ich auch schade finde, weil es wird sehr viel Bezug drauf genommen, Mankind Divined, auf die Story. Und das waren halt ein paar Jahre, die dazwischen vergangen sind. Und da vergisst man eine ganze Menge wieder. Zum Beispiel die Fernsehmoderatorin, die da immer kommt, die Nachrichten macht, die gab es wohl im Vorgänger schon. Ich habe das komplett verdrängt. Was ja viele bemängeln, ist halt, dass es komplett an einem Schauplatz fast das ganze Spiel spielt in Prag und kommt auch an andere Schauplätze, aber ja, im Endeffekt ist man immer wieder in Prag unterwegs und das fanden halt viele nicht so geil, weil gerade im Deus Ex 1 warst du auf der ganzen Welt unterwegs. Hat mich jetzt aber nicht gestört, weil ich habe einfach die offene Welt geliebt. Du konntest überall in jedes Haus rein, konntest halt richtig viel entdecken in der Stadt. Konntest dir damals aber auch teilweise die Story schon so ein bisschen selber spoilern, indem du schon an Orte gegangen bist, wo du eigentlich später storymäßig hinkommen kannst. Und ja, es haben auch einige bemängelt dann, dass du da Sachen offenlegen kannst, quasi schon den Twist erraten kannst, bevor du überhaupt storymäßig da schon bist. Aber ist es wirklich so, dass du dann Sachen von der Story schon dir voraus zusammenreiben kannst? Echt? Was halt teilweise so ist, dass du dann Sachen machen könntest, aber das Spiel verhindert das und dann wirkt es halt wieder so konstruiert, weißt du? Okay, okay. Mhm. Ja. Ja, es ist halt die Schwierigkeit. Willst du jetzt Open World oder willst du total linear machen? Man muss da immer den Mittelweg finden. Ich fand, sie haben es gut gemacht. Ich habe dann SteamWorld Dig 2 vor kurzem mir noch geholt für die Switch. Nachdem es im Angebot war, den ersten Teil habe ich auf der Xbox 360 gespielt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das ist so eine Mischung aus Boulder Dash, Dig Dug, Metroidvania. Haben bestimmt auch viele gespielt. Da ist man in so einer Steampunk angehauchten Welt ein Roboter und gräbt sich durch Tunnels, sucht sich Diamanten zusammen und mit den Diamanten kann man sich dann Verbesserungen freischalten. Mhm. Sehr gut. Erster Teil fantastisch, zweiter Teil fantastisch. Ich freue mich auf SteamWorld Dig Teil 3. Ist auch wieder so ein Indie-Game wahrscheinlich mehr, ne? Ja. Ja. Gibt's bestimmt auch auf Steam und für alle möglichen Plattformen und da auch schon viel länger und jeder hat's wahrscheinlich gespielt gehabt vorher, außer mir. Aber wie gesagt, ich hole die Spiele jetzt alle auf der Switch nach und ich brauche auch ewig dafür, weil ich ja nicht so die super Zeit jeden Tag dann zur Verfügung habe. Und was mich Problem haben wir alle in unserem Alter. Ja, klar, wenn wir alle als Familie. Nochmal, muss einfach wieder Kind sein. Das war eine gute Zeit, gerade jetzt so in der Jahresabschlusszeit, Weihnachtsferien. Hast zu Weihnachten bestimmt ein, zwei Spiele bekommen damals und hast dann zwei Wochen mehr oder weniger komplett Zeit gehabt, die zu zocken, was man da alles durchgeknüppelt hat in der Zeit. Bestimmt auch das eine oder andere Sonic-Spiel früher. Und ich habe jetzt auch Sonic Mania endlich mal gespielt. Ein gutes Sonic-Spiel. Ich musste es nochmal betonen. Sowas gibt's ja heutzutage kaum noch. Aber du findest wahrscheinlich auch, dass Sonic 1 und 2 gute Sonic-Spiele sind, oder? Ja, finde ich, in der Tat. Weil mir hat letztens ein Freund ein YouTube-Video geschickt, das beschreibt genau im Prinzip das, was ich schon immer gedacht habe, dass alle Sonic-Spiele scheiße sind. Schau das einfach mal so raus, weil das ganze Gameplay ein Widerspruch absolut in sich ist. Man soll schnell sein, weil er bewegt sich ja wie eine Flipperkugel quasi. Richtig schnell, aber sobald du schnell bist, rennst du in irgendwelche Stacheln rein. Natürlich. Das heißt, im Prinzip bremst du eigentlich permanent ab und das ist so ein Widerspruch und mir hat es nie Spaß gemacht. Also ich fand die Musik ganz gut, die Grafik war damals geil, aber ich finde das Gameplay, ja, ist absolut ein Widerspruch in sich und macht die ganze Sonic-Reihe da für mich kaputt. Also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde sagen, ich finde Sonic nicht so gut, wie ich die Mario-Spiele gut finde, das auf jeden Fall. Ich finde, Sonic hat seinen Höhepunkt sehr schnell erreicht gehabt mit Sonic 2 und danach hat sich's vielleicht noch kurzzeitig gehalten. Sonic 3 habe ich damals nicht mehr gespielt, mich hat's dann auch nicht mehr interessiert. Sonic CD habe ich auch später erst nachgeholt. Das hatte dann diesen coolen Twist, dass man in den Zeitzonen hin und her springen konnte. Aber dann ging's ja nur noch steil bergab und dann kam ja eigentlich nur noch Mist. Jetzt mag der eine oder andere sagen, Sonic Adventure war noch toll, hat mich damals nicht interessiert. War das das Rollenspiel? Nee, ne? Das war kein Rollenspiel, das war so ein 3D für die Dreamcast war das damals, glaube ich. Weil es gab ein RPG, das ist vielleicht gar nicht schlecht, das war auf dem DS. Das habe ich leider nie richtig gezockt, nur mal angezockt, aber ich fand so gar nicht schlecht. Aber da war ich schon viel zu weit weg von Sonic, als dass mich ein Sonic-Rollenspiel überhaupt tangiert hätte. Ja, wie gesagt, für mich hat das Gameplay einfach nie funktioniert. Also Spaß hat's mir schon gemacht. Ich muss allerdings auch sagen, die Green Hill Zone aus Sonic 1 ist halt absolut fantastisch. Die späteren Level in Sonic 1, außer die Flipper Zone, die heißt nicht Flipper Zone, aber jeder weiß, was ich meine. Ja. Unter Wasser war immer nervig, wenn er ständig abgesoffen ist. Doch, aber Sonic Mania ist ein gutes Spiel, weil es, wie gesagt, wieder den Spirit von Sonic 1, Sonic 2 atmet, also von den Mega Drive-Spielen, ist ja auch im Stil der Mega Drive-Spiele gemacht, auch von einem, von einem Fan. Also sie haben quasi einen Fan rekrutiert, der sonst immer Sonic Hex gemacht hat. Ja. Oder Fanspiele gemacht und dann gesagt, hey komm, du machst es super, mach mal ein offizielles Sonic-Spiel. Das hat er gemacht und das hat er gut gemacht. Macht Spaß. Cool. Achso, da hätte ich aber auch so ein ähnliches Ding. Und zwar hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich dir auch drüber berichtet, es gab das Remake von Metroid 2. Also es gab mehrere Remakes von Metroid 2. Stimmt, war das auch noch in diesem Jahr? Weil ich habe das offizielle Nintendo Remake, also Return of Samus. Damals hieß ja das Originalspiel Samus Returns und jetzt das Remake Return of Samus. Habe ich auf jeden Fall durchgespielt auf dem 3DS. Super Spiel. Ja, Grafik ist in 3D, ist dadurch, kann man halten von was man will. Ich fand es ganz geil gemacht. Ist vielleicht jetzt nicht so schick wie ein richtig aufwendiges 2D-Game, aber sie haben sich durchaus Mühe gegeben. Und ja, was sie da komplett verändert haben, war dieses Melee-Feature. Das heißt, du hattest so Nahkampfattacken, die du auch das ganze Spiel permanent nutzen musstest. Beim alten Metroid-Game konntest du eigentlich immer ziemlich schnell durchwaschen, bist durch die Level gelaufen, hast die Gegner im Vorbeigehen quasi abgeschossen. Das geht hier überhaupt nicht mehr, weil jeder Gegner hat eine Nahkampfattacke, greift dich an. Und du musst das dann mit so einem Melee-Konter abwehren, mit so einem Konterangriff. Und da ist sehr viel Timing gefragt und du bewegst dich halt immer noch sehr langsam vorwärts. War schon cool, aber worauf ich hinaus wollte, es gab auch ein inoffizielles Remake. Das war von einem Fan gemacht, über Jahre. Ich habe die Entwicklung, glaube ich, 6 Jahre habe ich die mitverfolgt. Hat Nintendo nie was gegen gesagt. Und als das Spiel raus war, haben sie das Ding vom Netz genommen. Also haben sie ihn angeschrieben, nee, so geht's nicht. Also ich weiß nicht, warum. War schon kurios. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es vorher nicht mitbekommen haben. Es ist aber, denke ich, oft so bei Nintendo. Oft lassen sie es wirklich zu, bis kurz vor knapp. War das nicht bei, gab es nicht zu Pokémon, gab es da nicht auch mal irgendwas? Zu da gab es auch sowas, genau. Aber vielleicht war das tatsächlich so gewollt, dass sich das Ding verteilt, die Leute das spielen und sie dann aber so tun, als hätten sie da nie von gehört und dann doch einfach, um die Nintendo-Ära aufrechtzuerhalten, den anschreiben müssen, keine Ahnung. Das Ding hat sich ja innerhalb von 2 Tagen überall verteilt. Man kriegt das auch heute wahrscheinlich überall noch gedownloadet. Das haben sie damals auch gemacht, als Breath of the Wild rauskam, das aktuelle Zelda für die Switch. Ja. Da hat einer ein Fanprojekt gemacht und hat Breath of the Wild im Zelda 1-Stil, also NES Zelda 1-Stil, veröffentlicht. Stimmt, ja. Und hat dann immer wieder Patches rausgebracht, immer wieder Verbesserungen. Das ging dann ein paar Wochen, Monate, kann ich jetzt glaube ich nicht sagen, ging es gut. Dann irgendwann haben sie den Stecker gezogen. Nee, das andere kam jedenfalls komplett raus. Das Ende vom Lied, der Typ war so gut, dass er letztendlich auch angeheuert wurde. Und zwar von den Machern von Ori and the Blind Forest, also soweit ich da informiert bin, ist er da jetzt als Level-Designer für den 2. Teil mit an Bord genommen worden. Also hat jetzt einen richtig geilen Job dort bekommen. Ja, wer das mal gespielt hat, Ori and the Blind Forest, war 2017 rausgekommen. Nee, 2016 und 2017 dann die Definite Edition raus und die habe ich gespielt und es ist ein Metroidvania-Spiel mit einer fantastischen Grafik, fantastischen Soundtrack, sehr gefühlvoll das Ganze gemacht, also es vermittelt eine ganz besondere Stimmung, leicht melancholisch, aber immer schön und jetzt kam der Teaser eben zum 2. Teil raus, wo der andere dann auch mit bei ist, ja, fast so ein Tänchen runtergekullert, einfach weil es so genial gemacht ist und ja, ich bin richtig gehypt, ich glaube, der soll im nächsten Jahr dann kommen. Okay, da bin ich auch mal gespannt. Ja, also ich kann dir nur empfehlen, den ersten Teil mal zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob es den auf der Switch auch gibt oder so. Ich glaube, das habe ich letztens mal gelesen. Irgendwo im E-Shop. Schaut mir vielleicht mal an. Das ist so ein gutes Game. Spiel das. Aber im Augenblick bin ich total eingenommen, weil ich aktuell Civilization 6 auf der Switch spiele. Ich spiele ja Civilization seit Teil 1 vom PC. 1, 2, 3, 4, 5 ab Teil 3 dann alle Spiele, aber viel später, als die offiziell mal rausgekommen sind. Und im Anfang Dezember ist eben Civilization 6, ist auch für die Switch rausgekommen. Super, super Portierung. Also das ist so gut geworden, macht unglaublich viel Spaß, ist natürlich auch ein super Spiel. Ab der Wii lässt sich sowas ja auch, glaube ich, ganz geil steuern. Ne? Also früher gab es da ja Probleme, so Strategie hätte ich mir nicht vorstellen können. Gut, man hat SimCity auf dem Super Nintendo gespielt, aber wirklich gut war die Steuerung natürlich nie. Nein, furchtbar. Und jetzt per Touch oder zeigt man auf dem Fernseher oder geht beides oder wie? Also ich habe es ja für die Switch und nicht für die Wii, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Aber du meinst wahrscheinlich die Switch. Nee, es ist alles auf Buttons verteilt. Und es funktioniert echt super. Also das ist nicht so, dass du da wie eine R-Maus auf dem Bildschirm zeigst, sondern du machst alles über deine, über die Analog-Sticks. Ach, Analog-Stick, okay. Und dann geht das aber auch von der hast du da einen Mauszeiger quasi trotzdem, den du dann auch mit Analog-Stick benutzen musst, oder? Nein, du hast, wenn du auf die Hexfelder kommst, dann sind die markiert und du kannst die Einheiten so steuern. Du kannst mit den, die LR-Buttons sind alle belegt. Es braucht am Anfang ein bisschen Zeit, bis man sich reingefuchst hat. Das auf jeden Fall. Aber geht aber dann ganz fluffig von der Hand, oder wie? Fantastisch. Ja, cool. Fantastisch, bin hellauf begeistert. Vor allem, weil du die Möglichkeit hast, was ja jeder weiß, ist ja bei jedem Switch-Spiel so, du kannst es auf dem Fernseher spielen oder du kannst es im Handheld-Modus spielen. Ja. Und gerade bei Civilization 6 ist das so gut, wenn du spielst eine Weile und dann, jeder kennt es, die Frau kommt und sagt, ey, hau's jetzt da mal ab, jetzt möchte ich mal, verbotene Liebe gibt's ja nicht mehr, Marienhof auch nicht, aber was auch immer, will sie jetzt gucken. Okay, und dann nimmst du dein Spiel halt raus und bleibst trotzdem hocken und zockst weiter. Geil, nur geil. Hat Nintendo sein Werbeversprechen erfüllt. Für mich auf jeden Fall. Ich bin hellauf begeistert. Ich habe sogar noch mal jetzt mir Diablo 3 geholt. Ich habe Diablo 3 damals auch auf der Konsole, auf der Xbox gespielt und fand's okay. Also aber ist das nicht so ein Ding, was erst dadurch lebt, dass man es dann Multiplayer online zockt? Eigentlich so richtig? Ich habe nie ein Diablo online gespielt, ganz ehrlich. Ich habe die immer alleine gespielt. Hatte auch immer viel Spaß. Diablo 1, Diablo 2. Diablo 3 fand ich okay auf der Xbox. Jetzt auf der Switch macht es mir viel mehr Spaß als damals. Ja. Auch die Möglichkeit, dass ich es eben im Handheld-Mode spiele. Aber im Augenblick, wie gesagt, Civilization 6. Und das Einzige, was ab und zu mal reinkommt, wenn ich mit den Jungs was spiele, ist Pokémon Let's Go Pikachu. Das ich mir jetzt auch geholt habe. Das ist ja cool. Ein Mix aus Pokémon Go und Remake von Pokémon der gelben Edition vom Game Boy damals. Das ist die Geschichte, die man da nachspielt. Ah, okay, also gar kein neues Rollenspiel, sondern wirklich mit der aktuellen Grafik in 3D ein Game Boy-Teil quasi neu aufgelegt. Genau, und du hast halt die Besonderheit, wenn du jetzt auf Pokémon triffst in der normalen Spielwelt, dann hast du die ja im Game Boy bekämpft, in der Game Boy-Version bekämpft. Genau. Und hier fängst du die jetzt einfach, indem du einen Pokéball schmeißt, wie in Pokémon Go. Mhm. Und die Trainer bekämpfst du ganz normal. Ah. Aber das ist so witzig, das macht so viel Spaß. Ich habe ja Pokémon, ich habe die schon auch mal gespielt, ich habe die angespielt, ich habe aber nie eins durchgespielt, weil es mich dann auch irgendwann nicht mehr interessiert hat. Ah. Und jetzt mit den Jungs, die haben da Spaß dran, die lachen sich scheckig. Und die können ja beide gleichzeitig spielen, das ist ja auch super. Also okay, der eine ist der Hauptspieler, der steuert. Das ist ähnlich, um den Bezug zu Sonic herzustellen, wie bei Sonic 2 früher. Sonic rennt und Knuckles fliegt hinterher. Da haben ja die Knuckles-Spieler immer sehr, nicht Knuckles, Tails. Tails flog hinterher, da haben wir die Tails-Spieler immer leid getan. Aber im Kampf hat jeder seine Möglichkeiten, gleichzeitig zu ziehen. Also beim Werfen von Pokébällen oder dann im Kampf eben abwechselnd. Und das ist schon echt cool, gerade wenn sie zu zweit spielen. Wie viele Pokémon gibt's da? Ich glaube, es müsste die erste Generation von Pokémon wieder sein. Waren es 150? Ich kann mich da nicht festlegen. Da okay, also die klassischen im Prinzip noch. Genau, die klassischen. Ja. Also du beginnst mit Pikachu oder wenn du die Evoli-Edition hast, dann eben mit Evoli. Kannst aber dann auch Bisasam und wie sie alle heißen. Enton gibt's. Enton kenne ich noch vom Namen. Zubat. Genau. Radfratz. Also damals musstest du ja, glaube ich, auf dem Gameboy zwischen Bisasam, Glumanda und Shiggy dich auswählen. Ja gut, das war aber die Möglichkeit, wenn du Pokémon gelb oder rot hast. Und bei Pokémon der gelben Edition, die ja nochmal die dritte Variante davon war, ich weiß nicht, die kam noch ein bisschen später raus, glaube ich, da war dann eben Pikachu dabei, weil alle wollten ja den super Original Pikachu haben. Von den dreien, die ich jetzt eben genannt hatte, finde ich auf jeden Fall Shiggy am geilsten. Das war Shiggy, Shiggy. Mit Shilork und Turtok dann. Mit den Wasserpistolen auf dem Schildkrötenpanzer. Das fand ich immer cool, das Design. Da kann ich jetzt leider nicht mehr mitreden. Ja. Nee, und was du schon meintest, diesen anderen, hast du doch eben noch gesagt, Evoli, den fand ich auch immer ganz cool. Den hätte ich gerne als Haustier. Also Evoli, den hatte ich ja gar nicht so auf der Rechnung. Ich habe gedacht, als zwei Editionen angekündigt worden sind, okay, Pikachu. Ja, Pikachu kennt jeder, Evoli kennt wahrscheinlich jeder außer mir. Okay. Der hat doch immer so ein super flauschiges Fell. Ich glaube, das ist das niedlichste Pokémon von allen. Auch die Nachfolgeform fand ich dann ganz cool. Aber ich mag das originale Evoli am liebsten. Sieht einfach niedlich aus. Putzig. Weniger putzig, aber mindestens genauso gut für mich zumindest war die Street Fighter Anniversary Collection. Die habe ich mir, die kam im Frühsommer, ich glaube Pfingsten oder so kam die raus, mit Street Fighter 1 bis zur letzten Version von Street Fighter 3. Das sind, ich glaube, 14 Spiele sind mit drauf, 14 verschiedene Street Fighter. Also ich bin ja großer Street Fighter Fan, spiele ich nach wie vor gerne. Und ja, super, Street Fighter, geil. Spielst du aber auch nur gegen Computer oder spielst du auch welche online von? Ich spiele nur gegen Computer. Mhm. Wenn ich mal einen Kumpel mit da habe, spielen wir auch mal zu zweit. Ja. Aber in der Regel. Und ich glaube, manche sind doch mit Online-Anbindung da, oder? Ja, du kannst auch online spielen. Es ist ja mittlerweile so, dass die Switch jetzt auch einen Bezahl-Online-Service bietet. Früher war es ja noch kostenfrei November oder so. Ist noch nicht so lange jetzt aktuell auf jeden Fall. Aber da bist du noch gar nicht an Bord gegangen, weil. Ich bin noch nicht an Bord gegangen aktuell, weil ich, wie gesagt, online zeitlich kaum. Zeitlich dann wahrscheinlich. Genau, kaum gespielt habe bisher. Ja. Und die Freunde, mit denen ich wie spiele, die, jetzt sage ich auch schon wie, mit denen ich Switch spiele, die kommen in der Regel vorbei. Und Online bin ich da gar nicht so unterwegs. Und ich glaube, auch wenn ich online spielen würde, dann würde ich nur auf den Latz bekommen. Da habe ich keine Lust zu. Nö, nein, und möchte ein Match mit Freunden vorm Fernseher, gemeinsam, gemütlich, geht auch nichts drüber, sag ich mal. Nein, das ist einfach die Form, wie man Multiplayer-Spiele im Idealfall spielen sollte, mit jemandem, der neben dran sitzt. Oder du spielst halt online mit Leuten, die du kennst, so wie ich das damals gemacht habe, Street Fighter 4. Haben wir halt immer mit meinem Kumpel zusammengezockt und haben da echt geniale Matches gehabt, weil wir beide ungefähr gleich auf waren. Haben dann auch nicht so auf den Sack gekriegt von den Oberprofis, sondern wir haben beide oberes Mittelfeld, sage ich mal, aber vom Profibereich noch weit entfernt. Und dann hat es auch Spaß gemacht, wenn man ungefähr auf demselben Level ist. Das stimmt. Da kann ich nur beipflichten. Ja. Was ich heute noch gelesen habe, es war ja einmal eine Version von SimCity für das NES in Arbeit, ist damals gecancelt worden. Ich weiß nicht, wie weit es war. Und jetzt, vor kurzem erst, ist das ROM dazu im Internet aufgetaucht. Ja. Das heißt, es gibt wohl tatsächlich auch Versionen, also es ist wohl nicht fertig. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo es das gibt. Und ROMs sind ja eh illegal, das weiß ja jeder, will ja keiner. Nein. Aber ganz witzig, dass es die NES-Version von SimCity jetzt auch gibt. Also, dass man die auch tatsächlich irgendwo herbeziehen könnte. Das schlägt jetzt wieder die Kurve zu City Skylines von 2015, was ja ein von SimCity inspiriertes Spiel ist, damals für den PC, für Steam, lang erschienen, jetzt auch nochmal in einer Version für die Switch rausgekommen. Da sagen ja viele, oh ja, das ist nicht so toll, das laggt ganz schön. Ich habe das gespielt, ich habe es gut gefunden, komme damit gut klar. Habe es auf dem PC damals viel gespielt. Ich mag ja solche Stadtaufbauspiele auch gerne. Ja, SimCity habe ich tatsächlich nur Teil 1 gespielt, SimCity 2000 vielleicht mal ganz kurz angespielt. Ansonsten, Aufbauspiele war ich dann immer mehr bei Siedler damals, 1 und 2. Und mein ganz großer Favorit ist eben die Tropico-Reihe. Also Teil 1 und 3. 2 habe ich nicht gespielt, den Piratenteil, der so ein bisschen außen vor ist. Hab mittlerweile den Soundtrack vom zweiten Teil gehört, das fand ich schon cool. Muss ich vielleicht mal nachholen. Weiß ich nicht, ob der überhaupt noch läuft. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder Schwierigkeiten, auf Windows 10 das im Laufen zu bekommen. Aber Tropico wird mich auf jeden Fall 4 und 5 beide noch interessieren. Ich glaube, 4 noch mehr als 5. Ist halt auch wieder sehr gemischte Kritiken im Internet dann. Mhm. Aber 3 haben wir auch dieses Jahr dann, glaube ich, noch durchgespielt. Habe ich letztes Jahr angefangen, die ganze Kampagne einmal durchzuspielen. Und bin da jetzt auch durch. Man kann natürlich endlos spielen und bla, aber irgendwann ist dann auch die Luft raus nach unzähligen Spielstunden. Ja, was ist oft so bei vielen Spielen, Civilization 6 jetzt wieder als bestes Beispiel, du bist eigentlich dabei aufzuhören und dann passiert irgendwas und dann denkst du, ja komm, das mache ich jetzt noch schnell. Und dann bist du wieder, drin und dann sind gefühlt wieder 8 Tage vorbei. Das stimmt. Das ist aber noch krasser bei diesen Rollenspielen. Gerade bei diesen Gothic-Rollenspielen finde ich das halt so krass. Gothic-Rissen, irgendwas in der Art von den Machern. Die kommen nur noch die Quest, nur noch mal dahin rennen und dann ist es morgens und die Sonne geht auf und dann denkst du, wow. Und das ist ein bisschen was, was mir bei dem Spiel, was ich vorhin schon mal kurz angespoilert hatte, ein bisschen abgeht. Und zwar bei Octopath Traveler, wo ich ja auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen habe, wo ich mich so drauf gefreut habe. Wie gesagt, spiritueller Nachfolger zu Final Fantasy VI. Ja. Super Look. Rollenspiel, aber dann irgendwie hat mir dieses gewisse Etwas gefehlt, weil die Story einfach zu aufgefächert ist und nicht zusammengeführt wird, zufriedenstellend. Und auch die Freiheit ein bisschen fehlen. Du hast zwar Nebenqueste, die du machen kannst, aber ja, also das hätte, da ich hatte eigentlich, wie gesagt, den Überkracher erwartet, aber vielleicht waren meine Ansprüche einfach zu hoch. Ich glaube, das ist einfach so, ja. Vielleicht sind die Spiele heute einfach zu sehr darauf ausgelegt, irgendwelche Klischees zu erfüllen, damit ein bestimmter Käufermarkt angesprochen wird und immer den Kommerzgedanken im Hintergrund. Ja, das war damals aber einfach nicht so. Weißt du, wenn du da wirklich diese Schiene fährst, wie Octopath Traveler daherkommt, wenn du wirklich so diesen Retro-Stil einfängst und dich damit selbst in so eine Position bringst, dann finde ich, dann musst du diesen Weg auch zu Ende gehen. Und gut, sie haben natürlich gesagt, okay, das Spiel heißt Octopath Traveler. Das heißt, es ist im Titel schon vorweggenommen. Es gibt 8 Pfade und darum geht's in dem Spiel. Aber trotzdem, wenn es ein Pfad ist, dann finde ich, hätten diese 8 Wege auch zusammengeführt werden sollen. Und für mich passiert das eben nicht zufriedenstellend. Hey, wir können das eigentlich auch als Running Gag einführen. Das würden wir in jedem Podcast regst du dich jetzt einmal darüber auf, dass diese Pfade am Ende nicht zusammengeführt werden. Mache ich das nicht eh? Mache ich das nicht eh? Kann man nicht oft genug sagen, glaube ich. Enttäuschung des Jahrhunderts. Naja, ganz so sehr vielleicht nicht für mich, aber eine der Enttäuschungen des Jahres. Eine andere Sache, über die ich mich gefreut habe. Ja. Habe ich mich über Grim Fandango. Gibt's auch eine Folge hier zum Nachhören. Am besten jetzt dann in einer Stunde, wenn ihr hier fertig gehört habt, hört ihr dann Grim Fandango und Octopath Traveler noch. Grim Fandango. Wie gesagt, hört die Folge, dann wisst ihr, warum ich mich so drüber gefreut habe. Haben wir nicht in diesem Jahr gezockt? Ich glaube, bei uns war es letztes Jahr, ne? Wo die Steam-Version rauskommt, habe ich, glaube ich, ziemlich neu dann auch geholt. Ja. Konnte ich es auch mal spielen. Wie gesagt, Mucke war geil, schönes Game. Weiß, dass ich einige andere Lukas als Game noch drüber stelle, aber ist kein schlechtes Spiel. Definitiv nicht. Und zu seiner Zeit war die Grafik natürlich top. Also heute sieht die einfach nicht mehr gut aus. Nein, auch im Remake nicht. Aber ja. Und es ist, wie du sagst, es ist definitiv nicht das beste Lucasfilm-Adventure, meine Herren. Und es wirkt halt durch die Grafik halt nicht so glatt wie ein Monkey Island 2 meinetwegen jetzt. Monkey Island 2 ist einfach perfekt. Das kann man nicht besser machen. Mit Remake oder ohne. Was ich jetzt noch gezockt habe, war mit meiner Freundin zusammen Bioshock Infinite, den dritten Teil. Ich hatte mir damals 1, 2 und 3 auch wieder bei Steam zusammengekauft im Sale. 1 waren wir schon ziemlich weit und dann lief es aber irgendwie auch. Ich hatte auch technische Probleme gemacht und irgendwie habe ich dann nachher einfach nicht mehr weitergespielt auch. Also ich sag mal so 70% habe ich vom ersten Teil durchgespielt, aber Teil 3 haben wir jetzt durchgerockt und das fanden wir auch beide ein geiles Game. Insbesondere mit diesem mit diesem Sidekick, den man immer dabei hatte. Ja, Gameplay natürlich auch teilweise repetitiv, aber gerade die Story war halt ziemlich gut gemacht und mit so einem Mindfuck-Twist am Ende. Also es gibt ja auch diverse Spekulationen, wie das Ende jetzt überhaupt zu interpretieren ist. Kann man halten, was man will von. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich mag aber auch Endings, die ganz klar definiert sind, also wo jetzt nichts unklar bleibt, aber das ist halt ein Spiel, was ein sehr offenes Ende hat. Ist ja auch dieser eine Leonardo DiCaprio-Film, wie heißt er? Mit der Insel. Ah, nee, kennst du gar nicht, ne? Hattest du gar nicht geguckt, ne? Hatten wir, glaube ich. Shutter Island, habe ich natürlich geguckt. Shutter Island, ja? Ach so. Klar. Dann waren das unsere Nachbarn, die den nicht gesehen haben, stimmt. Sag mal. Die Nachbarn, er war nämlich kein Leo-Fan und er hat Shutter Island noch nicht gesehen. Das ist ja auch so ein Ding, wo man am Ende dann überhaupt denkt. Na gut, aber selbst wenn man kein DiCaprio-Fan ist, man ist ja Scorsese-Fan von Haus aus und dann muss man den gucken. Jeden Fall, genau. Shutter Island, fantastisch. Ganz, ganz großer Film. Also ist natürlich, wenn man das zweite Mal dann anguckt, ist er vielleicht doch nicht ganz so clever, wie man es beim ersten Mal vielleicht denkt, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film. Aber das Gute ist, ich hab ihn ja nur einmal gesehen und das ist jetzt schon wieder 3-4 Jahre her. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, dann ist es wieder wie beim ersten Mal sehen. Ja, dann schaust du es halt Shutter Island und Inception nochmal an. Ja, und Wolf of Wall Street. Inception fand ich allerdings nicht so geil, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Also der lebt natürlich auch viel von seinen visuellen Effekten, aber ich finde Inception würde ich jetzt vielleicht sogar noch mal eine Stufe drüber stellen, aber es sind beides sehr sehenswerte, sehr gute Filme. Aber weißt du, warum Inception bei mir schon mal überhaupt nicht ankommt? Nein, sag's mir. Weil es ein Nolan-Film ist und ich mag Nolan nicht. Ich komme mit keinem von seinen Filmen klar. Ich finde die alle so ganz nett, aber ich kann diesen Hype überhaupt nicht nachvollziehen. Also egal, ob es jetzt Inception ist oder die Batman-Filme oder mit dem Magier der Film. Ja, genau. Der umgekehrte Mit den Tattoos, genau, wo er sich an nichts erinnern kann. Und der Film in der weiß ich nicht. Sind nicht also meine Filme. Bin ich ja sprachlos, okay? Ja. Ja, kann ich persönlich jetzt gar nicht so nachvollziehen. Ich bin da ganz, ganz großer Fan von. Sind ja alle 90%, also. Allen. Alle Leute, die ich kenne, also. Ja. Ich werde aber irgendwann die Batman 2 und 3 Teile auch nochmal gucken. Ich habe nur den ersten bisher gesehen. Musst du auch nochmal gucken. Batman 1 ist schon gut. Der zweite ist dann natürlich der Überkracher. Das ist so ein guter Film, Ben, den musst du dir angucken. Teil 3 ist auch noch richtig gut. Habe ich auch gesehen, habe gedacht, oh Gott, der ist so gut, den muss ich nochmal schauen. Habe ich bisher nie gemacht. Und ja, und ich will den Joker sehen, ne? Ja, musst du unbedingt. Das war so gut. Ich kenne ja immer nur 10 Dinge, die ich an dir hasse, aber jetzt muss ich auch mal eine andere Rolle von ihm sehen. Ritter aus Leidenschaft, hast du doch bestimmt auch gesehen. Stimmt. Heath Ledger, auch ein guter Film. Stimmt. Der hatte diesen rockigen Soundtrack damals gehabt, war auch ein guter Film, war ich damals im Kino. Ja, der war ganz geil. Ich habe den jetzt nicht im Kino gesehen, aber ich erinnere mich. Ist ein Film, den müsste ich mal mit meiner Freundin gucken, weil die kennt den noch nicht. Oh, die ist begeistert. Wo wir gerade dabei sind, ich fülle ja immer Bildungslücken gerne. Heute wollten wir eigentlich im Kino bei uns sehen, an Weihnachten, hat sich jetzt aber dann doch nicht so ergeben. Die Hard lief heute bei uns im Kino oder gestern. Also einmal lief es im Originalsprache und einmal in Deutsch. Und den haben wir uns heute Morgen reingezogen. Auf Netflix gibt's den umsonst, den ersten. Ich habe erst Amazon geguckt, hätte dafür blechen müssen, oder nochmal Netflix geguckt. Umsonst. Man liest ja auch oft auf YouTube, auf Facebook-Memes, in denen steht, es ist nicht Weihnachten, bis Hans Gruber aus dem Hochhaus runterfällt. Ja. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Ja, ich wäre immer ein bisschen sentimental, wenn ich an Die Hard denke, an Stirb langsam, weil ich irgendwann mal gelesen habe, ursprünglich ist das Skript oder ein frühes Skript Arnold Schwarzenegger vorgelegt worden, weil man er hat den abgelehnt, habe ich auch nochmal gelesen heute. Weil man einen zweiten Phantomkommando drehen wollte. Und Phantomkommando ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Denn ich finde den so großartig. Ich lache da jedes Mal so herzlich über diesen Film, über diese Szenen, über den Humor, der da bewusst oder unbewusst drinsteckt. Ganz, ganz großer Film, ganz, ganz geil. Ist vielleicht auch gut, dass es keinen zweiten Teil gibt, weil der könnte nicht so gut sein wie der erste, aber Phantomkommando. Ja, aber Die Hard geht ja in dieselbe Richtung, halt diese typischen 80er Actionkracher mit den One-Linern und so. Yippie-yay. aber jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Hans Gruber, ne, ist ja ein ganz großer Übersetzungsfehler, war mir bis heute, glaube ich, nicht bekannt, weil ich habe immer nur die deutsche Version geguckt und ich habe nie groß Wikipedia gelesen und dann stand da, ja, bla bla, unbedingt auf Englisch gucken und bla. Und ich habe ihn trotzdem auf Deutsch geguckt. Aber die Deutschen werden dann plötzlich nur noch als Europäer bezeichnet. Hans heißt nicht mehr Hans, obwohl es in den Credits hinten Hans Gruber steht. Hat er plötzlich, heißt er Jack Gruber, ne? Ja, diverse Dinge verändert. Kann schon ärgerlich sein, aber ich bin halt mit der Version aufgewachsen. Deshalb stürzt mich jetzt nicht so krass, aber ich kann das verstehen, wenn man die englische Version definitiv vorzieht. Ich habe jetzt letztens noch ein ganz nettes Feature gesehen über Die Hard, in dem gezeigt wird, dass der Alan Rickman, der den Hans Gruber spielt, immer zusammengezuckt ist, wenn er die Schreckschusspistole abgefeuert hat und dass deswegen bei Die Hard immer weggeschnitten wird von ihm. Nur eine Szene, wo er einen Angestellten erschießt, glaube ich, der sitzt am Schreibtisch und er feuert ihn. Da siehst du, wenn du ihn genau anschaust, direkt bevor weggeschnitten wird, wie er die Augen zumacht und so ganz leicht zusammenzuckt. Ganz witzig. Scheiße, das hätte ich vorher müssen. Dann hätte ich darauf geachtet und hätte zurückgespult und alles. Naja. Ich war ja jetzt im Dezember auch nochmal im Kino. Mhm. Ich habe ja zwei Karten gewonnen für eine Special-Vorstellung. Gibt es bei uns im örtlichen Kino. Da wird einmal im Monat, ich glaube jeden ersten Sonntag von mir aus, werden alte Klassiker nochmal gezeigt. Und da kamen Blues Brothers und Forrest Gump und solche Dinge. Und ich habe zwei Karten gewonnen für Der Pate. Der cool. Pate, den habe ich, super Film. Ich liebe ihn abgöttisch. Habe ihn x-mal gesehen, aber jetzt das allererste Mal auf der großen Kinoleinwand. Und weißt du, welche Version sie jetzt genommen haben? Weil es gibt ja zwei verschiedene Synchros. Ich habe ihn, den Pate, ja erst dieses Jahr, glaube ich, ich glaube, das war dieses Jahr. Haben wir Teil 1, 2 und 3 das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe mir direkt die neue Synchro angeguckt. Also weißt du, welcher das war? Also es müsste die Version gewesen sein, die auch auf DVD nochmal rauskam. Das ist, glaube ich, die neuere gewesen. Ja, wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, ich bin bescheuert, die mit dem Original aufgewachsen sind. Aber ich fand die, gerade die Intro-Sequenz, wo der Don da an seinem Tisch sitzt und diese Rede hält, fand ich so unmafia-mäßig, also im Original, so gelangweilt runtergesprochen. Und im Neuen ist es halt total Klischee-Mafia-mäßig, aber dadurch kommt halt diese Mafia-Atmosphäre total gut rüber. Das Problem soll wohl sein, dass er die Stimme hat von einem Charakter aus den späteren Patenteilen, dass es dann nicht gehen würde, er kann ja nicht dieselbe Stimme wie sein Sohn quasi haben oder irgendwie sowas. Ja, da haben sich ganz, ganz viele drüber aufgeregt, aber von der Betonung, von den Emotionen her, fand ich es viel besser gemacht als das Original. Wobei ich eigentlich immer Originale vorziehe, gerade bei den Disney-Filmen oder so, da haben sie ja ganz schrecklich neu synchronisiert teilweise. Ja, das stimmt, ja. Ariel kann man sich gar nicht angucken. Aber bei der Pate, gut, das Original war halt aus einer Zeit, wo die Synchronisation auch einfach noch nicht auf diesem Top-Level waren, wie in den 80ern. Da ist das Niveau ja nochmal deutlich höher gegangen, was die Aufnahmequalität alles angeht. Aber cool, dass du den nochmal im Kino sehen konntest. Hat auch viel Spaß gemacht. Glaube ich. Wir hatten ja Terminator 2 gesehen, aber es war, glaube ich, letztes Jahr, oder war das dieses Jahr? Das war letztes Jahr, dass Terminator nochmal ins Kino kam. In 3D, definitiv auch absolut sehenswert, weil in so einer guten Bildqualität hat man den, glaube ich, noch nie vorher gesehen. Dir war es ja nicht vergönnt, da reinzugehen. Nee, ich bin nicht reingegangen. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, arbeitstechnisch hat es dann irgendwie nicht hingehauen. Irgendwas war da. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, was das Problem war. War das nicht so, dass deine Frau da nicht mit dir reingehen wollte? Das kann aber auch sein, weil ich nicht alleine gehen wollte dann. Ich war in meinem Leben zweimal allein im Kino. Das eine Mal war in Anaconda und das andere Mal, ich glaube, in Jurassic Park 2, Lost World. Ja, ich glaube ich noch nie tatsächlich. Es war jetzt auch nicht so ein Erlebnis. Aber ein Freund von mir ist ständig alleine im Kino. Okay. Der zwiebelt sich alles rein, ja. Und von meiner Freundin, ein Arbeitskollege, der geht auch ständig alleine. Es gibt halt so Movie-Nerds, dem macht das gar nichts aus. Die gucken sich alles an. Ist ja auch nichts Verkehrtes dran. Nee, ich denke auch, wenn man den Anspruch hat, man möchte den Film einfach im Kino sehen, das ist ja vollkommen legitim. Aber für mich ist Kino immer mehr ein Event, das ich gerne mit jemandem teile. Richtig, ist bei mir nicht anders. Okay, was haben wir denn dieses Jahr dann noch gehabt? Night Trap hat 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Night Trap, ein Spiel von 1992 für Sega CD. Ein interaktiver Film mit richtigen Schauspielern, in dem es um eine Pyjama-Party geht, die von Vampiren gecrashed wird. Und man arbeitet in einer Sicherheitsfirma, filmt die Räume ab und killt die Vampire. Ist damals verrissen worden von der Kritik. Keine Ahnung, warum da nochmal eine Edition rausgekommen ist. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Sehr schön. Ich habe noch nie von gehört, aber Sega, weiß ja, bin ich ja eh nicht so involviert. Aber klingt sehr, sehr trashig. Oh, furchtbar. Das muss man sich einmal ein Video angucken. Allein wegen der Pyjama-Party mit den Zombies. Das ist schon mal was wert, sich anzugucken. Ja. Dann Shenmue 1 und 2 sind nochmal für Windows, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Leider nicht für die Switch. Für die Switch hätte ich nochmal zugeschlagen. Ah, oh, ärgerlich. Und nächstes Jahr soll ja dann Shenmue 3 endlich erscheinen. Genau, ich bin auch einer, der das gesponsert hat quasi, ne? Kickstarter. Bei Kickstarter, genau. Bin gespannt. Ich habe auch die Edition, durfte ich ja schon auswählen, ob für Konsole oder PC. Ich habe natürlich dann die PC-Version genommen. Meine Freundin freut sich auch schon mega drauf, durch sie kenne ich ja nur Shenmue. Also ich habe es damals im Laden mal gesehen, so, wo man es dann an der Konsole tatsächlich anhören konnte, den ersten Teil. Fand ich Grafik mega geil, aber hatte auch gar nicht das Geld oder so, mir das zu kaufen. Die Konsole, weder die Konsole noch das Spiel. Da war ich Schüler halt. Und dann habe ich die Reihe komplett vergessen, ne? Also ich bin gespannt, weil die Reihe, gerade die ersten zwei Teile, die sind jetzt ja doch sehr speziell. Ja. Wenn du denkst, im ersten Teil, wo du dann die Lagerarbeiten machen musst, dann haben manche Läden nur zu speziellen Zeiten offen und du musst zu der und der Zeit das und das machen und die Personen, die alle ihren eigenen Tagesrhythmus haben, kannst du nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten antreffen. Da bin ich mal gespannt, wie sie das gelöst haben, ob sie wirklich diese Retro-Schiene bis zum Ende durchfahren oder ob sie das ein bisschen zugänglicher machen. Na, ein bisschen zugänglicher werden sie es wahrscheinlich machen, vielleicht irgendwelche Komfortfunktionen, dass du Zeit vorspulen kannst oder so. Oder wirklich die Zeit noch besser vertreiben kannst mit richtigen Sachen, die richtig Spaß machen. Ja. Aber ich habe es jetzt nicht negativ in Erinnerung. Also weder Teil 1 noch Teil 2. Ich habe die so vor, sag mal, 6-7 Jahren das erste Mal gespielt und hat mich jetzt überhaupt nicht daran gehindert. Also ich war begeistert von beiden Teilen. Auch grafisch haben die auch echt einiges noch rausgehauen. Das fand ich ganz cool. In dem zweiten Teil konntest du ja in Kulong City? Wall City, ja. Mhm. Genau, rumlaufen. Und die gab es ja, die hatte dann auch einen Auftritt in dem Film mit Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Da haben sie ja gedreht. Und das ganze Ding ist ja mittlerweile längst abgerissen. Da ist ja jetzt eine Parkanlage drauf gebaut. Da mussten sie alle raus. Ja. Ich fand das überhaupt, dass dieses Gebäude gab, also wo es kein Gesetz gab und keine Polizei reinging und alle autark gewohnt haben quasi, mit eigenen Ärzten, eigener Versorgung, illegal Strom angezapft. Ich finde das total faszinierend, das ganze Thema. Ja, stimmt. Gibt da auch Dokus bei YouTube, wo dann Leute da drin rumlaufen siehst, die dann da so gefilmt haben, ne? Das ist irgendwie so ein Mysterium. Hab ich auch mal gesehen, ja. Ja, reizt mich auf jeden Fall total. So, von Shenmue? Ja. Was ich aktuell neben Civilization auch ab und zu noch spiele, ist das neue Smash Brothers Ultimate für die Switch. Kam jetzt auch gerade raus. Mhm. Smash Brothers habe ich auch alle Teile gespielt und fand auch alle immer gut bis okay. Ja. Aber an diesem habe ich richtig Spaß dieses Mal. Okay. Weiß gar nicht, woran. Freunde von uns haben sich das auch geholt. Ich habe halt gefragt, ja, hier super Test überall im Internet, was ist das jetzt so noch viel geiler? Nö, halt Smash Bros. Genauso wie auf der Switch oder auf dem GameCube. Also die haben den Unterschied jetzt nicht erkannt. Die haben zwei Freunden gespielt, ne? Und im Prinzip, es ist vielleicht auch einfach so ein Zeitding. Auf der Wii U, das habe ich kaum gespielt damals. Mhm. Auf der Wii auch weniger. GameCube damals etwas mehr. Melee gilt ja auch nach wie vor bei vielen als der beste Smash Bros. Teil. Mhm. Aber es ist einfach so viel frei zu spielen. Also beide sehr viel gespielt, Melee und Brawl, also. Aber die Nachfolger hatte ich dann noch gar nicht mehr. Nö, es ist einfach cool, weil es jetzt immer mehr Charaktere gibt. Gut, das jetzt bei Ultimate ist es ja im Endeffekt nur eine Zusammenfassung von allem, was es vorher bisher gab. Plus 8 neue Charaktere sind es, glaube ich. King K. Rool fällt mir jetzt spontan ein, den habe ich heute freigeschaltet. Ja, das macht auch immer Spaß, also das Singleplayer-Ding und dann alles freischalten. Ich habe auch schon Let's Play mal so ein bisschen im Video im Internet geguckt, vom Story-Modus. Die waren es auch ganz cool. Direkt das Gamepad am liebsten mit in die Hand genommen, gezockt. aber das leider ist auch noch was, keine Switch. Für mich ist das auch was, das spiele ich lieber mit jemandem, der neben mir sitzt, als mit jemandem übers Internet. Ich mein, gut, wenn du jetzt eine Switch hast und wir spielen das mal und unterhalten uns dann nebenher noch, dann ist das wieder was anderes. Das aber ist was anderes, ja. Wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel, damals haben wir sehr viel Worms immer zusammengespielt. Ja. Und zwar, Armageddon? Nee. World Tour? Worms Reloaded. Das ist unser Teil. Fand ich am besten. Und den haben wir sehr viel über Internet, auch mit eigenen Karten gespielt. Und da hatten wir halt auch mal nebenbei Skype auf. Weil sonst ist es halt auch nicht witzig, wenn du da was machst und du kannst den Gegner nicht dissen und hörst nicht die Schadenfreude, und das gehört einfach mit dazu. Ja. Das hast du, wenn du jemanden im Sofa neben dir sitzt, das hast du aber auch, wenn du halt mit Leuten dich unterhältst, nebenbei, die du kennst. Das ist dann schon cool. Undertale habe ich nachgeholt. Das große, gehypte Indie-Rollenspiel. Alle lieben es, alle mögen es. Außer dem Hardy. Dem Hardy. Ben, der noch nie davon gehört hat. Aber gefällt mir nicht. Gerade mal gegoogelt. Gefällt mir die Grafik schon nicht. Gut, Grafik ist eine Sache, Story eine ganz andere. Boah, das hat mich auch null gepackt. Echt null. Ja. Hat mich nicht abgeholt. Ich habe es weit gespielt. Okay. Nicht bis zum Ende. Ich habe mir das Ende dann gespoilert, habe mir YouTube das Ende angeschaut und habe mir gedacht, okay. Aber was ich rollenspieltechnisch dieses Jahr wieder ein bisschen rausgekramt habe, sind wirklich richtige Pen and Paper. Also richtig Rollenspiel mit Menschen, die an einem Tisch sitzen. Und zwar habe ich mich wieder an Dungeons and Dragons rangewagt, an die 5. Edition, die ja sehr gestreamlined ist, sehr zugänglich. Und die aber viele klassische Elemente wieder hat aufleben lassen. Da gibt es zum Beispiel das Da gibt es zum Beispiel wieder Curse of Strahd, also dieses Dracula-Szenario, das es damals für Advanced Dungeons and Dragons schon gab, oder Tomb of Annihilation. Richtig, richtig gut, richtig, richtig zugänglich vor allem. Das hat ja viele Leute bei Dungeons and Dragons immer abgeschleppt. Das hat ja viele Leute bei Dungeons and Dragons früher immer abgeschreckt, dass es zu kompliziert ist. Es ist immer noch nicht super einfach, das will ich jetzt nicht behaupten. Aber ich finde, es ist eine gute Art, um A, in dieses Hobby und B, natürlich auch in das berühmteste Rollenspiel, das erste Rollenspiel reinzukommen. Also wenn sich jemand für Pen and Paper interessiert, und es jetzt nicht unbedingt das schwarze Auge, also das große deutsche Rollenspiel sein soll, oder Cthulhu, dann... Ja gut, aber da gibt es doch noch ein paar andere, ne? Es gibt zahllose heutzutage. Also jetzt zum Beispiel Vampire the Masquerade, gab es das nicht auch mal als Pen and Paper? Natürlich, gibt es auch immer noch. Nicht Blade Runner, sondern, wie heißt das? Cyberpunk oder Shadowrun, meinst du vielleicht? Shadowrun meine ich, genau. Shadowrun ist ja auch, glaube ich, ganz bekannt. Was mich bei Shadowrun persönlich halt immer ein bisschen gestört hat, ist dieses Fantasy, dieses starke Fantasy-Element. Ich mag meinen Cyberpunk gerne dreckig und verchromt, aber ich mag da keine Elfen und keine Drachen und keine Magie drin. Das ist das, was finde ich halt total cool, dass du einen Ork spielen kannst. Der das ist ja legitim, aber wie gesagt, für mich ein Hacker für mich ist das oder so. Also. Ja. Nee, aber wie gesagt, wenn ich Orks spielen will, dann spiele ich Dungeons and Dragons oder anderes Fantasy-Spiel. Forbidden Lands habe ich auf Kickstarter letztes Jahr gebackt. Das ist so eine Retrospektive vielleicht zu alten klassischen Box-Rollenspielen. Also viel mit Hexcrawl, wo du Gebiete entdeckst und dort gegen Monster kämpfst. Das ist auch sehr schön, kann man sich gerne mal angucken. Von Free League heißt die Firma, ist eigentlich, glaube ich, ein schwedischer Publisher. Das wird jetzt dann auch in die Läden kommen. Das hat viel Spaß gemacht. Traveller habe ich mir dieses Jahr noch angeschaut. Das ist auch eines der ältesten Rollenspiele, die es gibt, in einem Weltraum-Setting. Auch sehr schön. Also wie gesagt, ich spiele das Zeug auch gerne, aber viel, viel mehr Spaß macht eigentlich immer das Lesen, das Schmökern in diesen Büchern, die gerade bei Dungeons & Dragons so unfassbar schön geschrieben sind. Okay. Ja, okay. Habe ich leider mich nie mit beschäftigt. Also ich hatte auch nie Freunde, die es jetzt so gespielt haben, ne? Also Pen and Paper ist schon cool, aber ja, wüsste ich jetzt nicht, mit wem ich sowas zocken könnte. Ich bin da auch spät erst zugekommen über meinen Fahrlehrer damals in der Fahrschule. Der hat mir immer von Midgard erzählt, dass die immer Midgard spielen, hat mir von den Abenteuern erzählt. Also das älteste deutsche Rollenspiel ist nicht das Schwarze Auge, sondern das ist Midgard. Und das habe ich mir damals eben auch mal angeschaut. Das hat mich nicht so gepackt vom Setting her. Also es hat schon auch interessante Storylines gehabt. Also nicht vom Setting, sondern von den Spielmechaniken her. Hat mich das irgendwie nicht so sehr angesprochen. Ah, okay. So, und jetzt wieder weg von den Pen-and-Paper-Rollenspielen, wieder hin zu den Videospielen. Der C64 Mini kam dieses Jahr raus. Mini-Konsolen generell haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Nintendo hat jetzt angekündigt übrigens, dass das NES und das Super Nintendo Mini ausverkauft werden. Das heißt, wenn jetzt die Bestände weg sind, dann gibt's kein neues mehr. Krass. Dann, werden die dann überhaupt noch so gekauft oder sind das jetzt schon Ladenhüter? Ich glaube, Ladenhüter sind sie nicht, wobei sie natürlich nicht mehr so in den hohen Preisregionen sind, wie sie anfangs waren. Vor allem das NES Mini, das dann ja wirklich unverschämte Preise erzielt hat, Super Nintendo Mini genauso. Aber das würde den Wert ja wieder steigern, ne? Wenn du jetzt mal 10 Jahre weiterdenkst. Natürlich, na klar. Aber auch dann ist es wieder, aber das ist ja auch wieder so, das wird von irgendwelchen Händlern dann aufgekauft, die das nur wieder teuer weiterverkaufen wollen. Ich denke, für sowas sind die Dinge auch nicht gemacht und sowas ärgert mich auch ein bisschen. Ja. Und Nintendo hatten ja gesagt, sie möchten kein Nintendo 64 Mini veröffentlichen, zumindest in absehbarer Zukunft, auch ein bisschen schade. Da haben wir ja, wie gesagt, auch gesagt, was wir gerne für Spiele hätten. Richtig. Was ich jetzt allerdings zu Weihnachten bekommen habe von ein paar Freunden, die halt auch wissen, hier, der Hardy, der spielt gerne alte Spiele. Und die haben irgendwo ein Atari 2600 aufgetaucht, aufgegabelt. Und genau, waren 30 Spiele mit drin. Viele noch mit Originalkarton, sehr, sehr geil, habe ich mich echt sehr drüber gefreut. Und das sind Titel dabei wie, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier Joust in meiner Hand. Warte, es ist auch dabei E.T.? Ich sag gleich was dazu. E.T. ist nicht mit dabei, aber ich habe hier Ufi und sein gefährlicher Einsatz. Und auf der deutschen Cartridge von Ufi und sein gefährlicher Einsatz ist ein außerirdisches Lebewesen, das E.T. sehr ähnlich steht. Es hat eine Flagge in der Hand und auf der steht E.T. Go Come. Also wenn man das C mit dem H austauschen würde, würde hier stehen E.T. Go Home. Es ist aber nicht das E.T.-Spiel. Witzig, beim Atari 2600 wurden die Cartridges ja mit dem bedruckten Cover vom Spieler weg eingesteckt. Das heißt, du hast das eingesteckt und hast dann auf die schwarze Rückseite geschaut. Und jetzt habe ich hier, wie gesagt, Joust, ich habe Ufi und sein gefährlicher Einsatz, Q-Bert, Frogger, Centipede ist mit dabei, Pac-Man und viele von diesen Spielpackungen, da ist noch der Aufkleber drauf vom Quelle-Versand. Auch ganz interessant, da habe ich mal gegoogelt und viele von diesen Spielen wurden damals wirklich von Hertie und von Quelle vertrieben und anscheinend auch nochmal extra übersetzt, weil wie gesagt... Also ich weiß jetzt ein Spiel, das gibt es zumindest in beiden Sprachen, Gobby Goes Home oder zu Deutsch Bobby geht nach Hause. Steht dann tatsächlich so auf der Kassette drauf. Ja, das steht hier auf vielen drauf. Und hier haben wir Eichhörnchen und irgendwas. Das habe ich jetzt leider nicht mit rausgenommen aus der Packung. Kampf dem Steinfresser habe ich hier liegen. Stopp den Gangster. Das ist aber irgendwie schon echt trashig, ne? Sehr, sehr urig, aber sehr geil. Habe ich mich echt total tierisch gefreut. Ich habe es jetzt noch nicht zum Laufen gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem, es ist ja über Antennenstecker, wird es ja am Fernseher angeschlossen, ob es an dem Stecker lag oder an der Cartridge, die ich eingesteckt hatte. Habe noch kein Bild bekommen, aber das werde ich die Tage auf jeden Fall nochmal nachholen wollen. Ich hatte mir jetzt C64 letztens gekauft auf dem Flohmarkt für ein Zwanni. Leider ohne Diskettenlaufwerk. Das heißt, ich müsste mir da auf jeden Fall nochmal irgendwas holen, dass ich zumindest Spiele auch abspielen kann. Aber da habe ich mal so einen Bildtest gemacht und es funktionierte. Also ich habe es hinbekommen mit meinem Antennenstecker an meinem Sony TV. Also tatsächlich was angezeigt. Entsprechend schlecht natürlich, ne? Auf dem HD-Fernseher. Ja, ist nicht ganz optimal, das stimmt. Ja. Aber Bobby geht nach Hause war nicht dabei bei dir? Bobby geht nach Hause habe ich nicht mit dabei. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch nur mal einen kleinen Stapel hier mit rausgenommen, wo ich mal ein paar Titel vorlesen wollte. Aber Bobby geht nach Hause, kann ich mich nicht dran erinnern, dass dabei gewesen wäre. Ja, das ist so der Klassiker. Okay. Ein sehr schönes Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, Bobby geht nach Hause. Netflix habe ich jetzt gegen Ende des Jahres noch ein bisschen mehr geguckt. Da kam ja der neue Coen-Brüder-Film raus, Ballad of Buster Scruggs, Western-Episodenfilm. Coen-Brüder kennt man, Big Lebowski, einer meiner Lieblingsfilme, No Country for Old Men. Und das ist ein sehenswerter Film gewesen. Ja, wobei Netflix ja mehr für die Serien eigentlich bekannt ist, ne? Und da kamen auch viele gute. Die neue Serie von Matt Groening kam dieses Jahr raus, Disenchantment. Sagt mir jetzt nichts, aber klar, der Simpsons-Macher. Simpsons, ne? Futurama und jetzt eben Disenchantment. Fantasy. Kannst du empfehlen, oder? Ja, also ich finde es jetzt, meine Lieblingsserie mittlerweile ist ja Futurama dann gewesen, nachdem Simpsons die ersten, sagen wir mal, 6-7 Staffeln großartig, danach ging es ja steil bergab. Heute gucke ich keine Simpsons mehr, weil ich die 9 Staffeln, sagen wir nicht zu. Einen Kinofilm fand ich nochmal gut, aber die 9 Staffeln umso weniger. Ja, ich habe danach auch nicht mehr geguckt tatsächlich. Aber Futurama ist mit jeder Staffel viel, viel besser geworden und ist auch dann, ist er dann zwischenzeitlich abgesetzt worden, dann kamen die Filme, dann kamen doch nochmal, ich glaube, 2 Staffeln. Richtig, richtig geil. Futurama großartig. Und Disenchantment hat noch nicht seinen Zenit erreicht, also da ist noch Potenzial, noch Luft nach oben da. Aber es ist auf einem guten Weg, kann man sagen. Guter Weg ist da, kann man erkennen. Was schon richtig, richtig großartig ist dagegen auf Netflix, ist Castlevania. Die Serie zu Castlevania 3. Will ich unbedingt noch gucken, ja. Jetzt machst du mich ja heiß. Großartig. Also die erste Staffel war schon sehr, sehr gut und die zweite Staffel auch richtig, richtig macht Laune. Und die kannst du auch schnell durchgucken. Die ganze, eine Staffel ist ja, glaube ich, 3-3,5 Stunden sowas, nicht sonderlich lang. Eine Episode 22 Minuten. Das finde ich eh immer ganz geil an Anime-Serien oder so Zeichentrickserien. Kannst du immer, musst du nicht gleich eine ganze Stunde Zeit nehmen. Das Problem ist bei Sherlock 1,5 Stunden. Ja, aber Sherlock ist auch großartig. Das Problem bei Castlevania ist, du schaust es dann im Endeffekt durch. Ja, ob das jetzt ein Problem ist, weiß ich nicht. Naja, weil du gesagt hast, das Schöne an Anime-Serien ist, du musst dir keine Stunde dafür Zeit nehmen. Du doch, du kannst wirklich, auch wenn du mal kurz Zeit hast, wirklich, willst dann los, dann sagst du nochmal, komm, eine Folge noch und dann hast du halt einen Termin und musst auch los und dann guckst du auch nur eine Folge. Ja, klar, man sucht die eventuell dann auch durch und macht so einen Marathon, so einen Run, ne? Ja, das geht schnell. Müssten wir eigentlich machen bei Marvel-Filmen, weil da meine Freundin und ich, da fehlt uns unglaublich viel. Habe ich jetzt viel nachgeholt. Was in den letzten Jahren lief. Also müsste man sich wirklich mal hinsetzen, vielleicht im nächsten Urlaub eine Woche lang nur Marvel durchgucken, damit man einfach mal wieder mitreden kann. Ich fühle mich ja schon alt, weil ich nichts mehr kenne. Also ich habe jetzt vor kurzem auch Infinity Wars erstmal nachgeholt. Den habe ich ja damals im Kino leider verpasst und habe den jetzt so mir mal angeschaut. Ist das nicht der, wo dann alle schon zusammenkommen? Genau, das ist, wo sie dann alle gegen den großen bösen Thanos und seinen Handschuh kämpfen. Ja, doch, den kann man sich durchaus angucken. Will man ja natürlich auch, weil ja alle Filme da drauf hingearbeitet haben, auf dieses Event. Ja, da habe ich definitiv noch sehr viel nachzuholen. Also was wir jetzt auf Netflix gesehen haben, war auf jeden Fall die zweite Staffel dieses Jahr von Tote Mädchen lügen nicht. Mhm. Auch echt, harter Tobak, sagt man mal so, ne? Auch die erste Staffel, wobei die erste sehr lang gezogen ist. Also im Prinzip die erste Folge und die letzte Folge, die sind halt sehr interessant dazwischen. Die Folgen braucht es halt einfach, um diese Spannung aufzubauen oder dieses Kranke. Letzte Folge ist halt so krank. Sollte man auch nicht angucken, wenn man irgendwie, wie soll man sagen, anfällig ist. Wenn es einem psychischen sowieso schon vielleicht nicht so gut geht. Ja, okay. Es zieht einen echt runter, das Ende. Ja, das sind dann oft so Filme, da muss man wirklich ein bisschen dickes Fell haben. Aber das sind Filme, die begleiten einen dann auch weiterhin. Es gibt ja viele Filme, die schaust du an, die vergisst du dann. Richtig. Aber es gehen Filme, die gehen unter die Haut, so wie du es gerade beschreibst. Und die. Hast du da welche gesehen? Also Tote Mädchen lügen nicht, erste oder zweite Staffel? Nein, Tote Mädchen lügen nicht, habe ich nicht gesehen. Mir fällt jetzt spontan der Anime von Studio Ghibli ein, Das letzte Glühwürmchen. Dieser zweite Weltkrieg. Ja, das stimmt. Es wird auch immer viel genannt. Aber Tote Mädchen ist dagegen die letzte Folge nochmal was ganz anderes. Okay. Also ich wollte eigentlich einfach nur weggucken. Die Story ist aber bekannt, oder? Grob. Ich glaube, damals, als die gestartet ist auf Netflix, die erste Staffel, habe ich da mal irgendwo was gelesen, was mitbekommen über den Inhalt. Aber ich bin nicht so wirklich vertraut damit. Also es geht halt nur darum, sie begeht Suizid. Das ist von der ersten Folge an bekannt und hat halt diese 13 Bänder oder so. Es sind, glaube ich, 13 Bänder und 13 Folgen. Und in jeder Folge wird wirklich eine Person nur genannt, die irgendwie mit ein Auslöser war. Deshalb heißt die Folge auf Englisch ja auch 13 Reasons Why, also 13 Gründe, warum. Ja, also auf Deutsch ist komplett anders, wieder mal irgendwas ausgedacht, ne? Und in der 13. Folge ist es dann halt wirklich soweit und sie vollzieht diesen Suizid und das ist... Du willst eigentlich nur weggucken, das ist so krass dargestellt und Das ist echt Hammer. Also da musste selbst ich schlucken erstmal. Ich bin einiges gewohnt. Ja, zieht einen echt runter. Aber ist trotzdem eine sehr gute Serie und ja, regt auch viel zum Nachdenken an über Mobbing, eben was so abgeht. Das war ja damals wie heute immer noch ein Thema. Ne? Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Und gerade durchs Internet, Cybermobbing ist ja, ganz, ganz schlimm geworden, wenn dann irgendwie Videos innerhalb von Sekunden verbreitet werden. Ja, aber wie gesagt, es fängt ja auch schon beim Online-Spielen an, wenn du Leute hast, die sich gegenseitig immer, also du kennst die Leute ja nicht. Du spielst ja mit ihnen zusammen und dann haust du dir Schimpfwörter. Ja. So fängt es ja schon mal an. Ja, aber noch schlimmer ist halt, wenn du sie kennst, ne? Natürlich, und, das ist nochmal was anderes. Es verbreitet sich irgendwas, wie so ein Lauffeuer. Ich wollte jetzt aber nur sagen, es ist einfach diese Anonymität, die im Internet gegeben ist. Das hebt das alles einfach oder hat das Ganze damals einfach auf eine viel, viel weitreichendere Ebene gehoben. Natürlich ist es schon schlimm genug, wenn die Kinder auf dem Schulhof gemobbt werden wegen Schuhen, die sie anhaben oder irgendwelchen Marken, die sie nicht anhaben. Das ist ja. Ja, das war bei mir damals schon so. Ich habe ja auch nur, du musst Levi's tragen, weil alle Levi's getragen haben. Ich war halt 14, das hat meine Mutter meine Klamotten als Kind gekauft. Klar. Das hat mich halt einfach nicht interessiert. Aber weil alle in der Klasse das halt, ich will das auch haben, habe ich dann gesagt. Ne? Einfach damit man nicht gemobbt wird. Ja, nee, aber nicht, natürlich. Nicht der letzte Arsch ist, ja. Klar. Na klar. Heute kaufe ich mir vielleicht auch eine Levi's, weil sie geil aussieht. So, aber nicht aus den Gründen. Du bist einfach ein Markenopfer, Ben. Gib's einfach zu. Total, nee. Ich kaufe mal, worauf ich Bock habe, so. Mir gefällt. Obwohl Jeans bin ich auch teilweise enttäuscht, wie schnell die kaputt gehen. Okay, das bevor es jetzt hier in Jeans und Flicken. Dann kommen wir zurück zu einem ganz anderen Thema. Pass auf. YouTube. Tetris-Weltmeisterschaft. Wurde mir angezeigt einfach. Ja, mir auch. Und ich habe es mir reingezogen. Ich nicht. Und ich habe letztens mit meinem Bruder drüber geschnackt und ihm wurde das auch angezeigt. Er hat sich auch schon reingezogen. Ich wollte es ihm nämlich zeigen. Und dann meinte ich, habe ich schon selber gesehen. Hammer, ey. Musst du dir angucken. Weil da spielen die Weltmeister gegeneinander, also so Japaner und Koreaner. Oder der eine Oberweltmeister da, das ist ein Amerikaner, glaube ich. Und die beiden Kommentatoren, die sind halt geil. Die reden komplett auf Englisch und die gehen nur ab. Also umso weiter die Runde sich dem Ende neigt, sind die in einem Modus, da wirst du automatisch mitgerissen. Also. Ja gut, das ist so Leute brauchst du auch. Du brauchst Leute, die sowas echt gut verkaufen können. Dadurch wird das alles nochmal unterhaltsamer. Und wenn die Leute unsere Deutschlandspiele bei der Fußball-WM moderiert hätten, selbst dann hätten wir noch alle Spaß an der WM gehabt. Trotz der drei. Hätten wir einfach nicht. Doch, wenn du die Moderatoren. Diese WM, weißt du, was das für ein Festival der Enttäuschungen waren? Ich habe ja hier im Umkreis, im Kindergarten, ganz viele Väter, die waren halt, wie ich auch, wir waren ja angefixt von dem Titel 2014. So, jetzt hast du da die ganzen Kinder gehabt und hast gewusst, okay, wir gehen als Weltmeister in diese Weltmeisterschaft rein und die Erwartungen, die waren natürlich exorbitant. Ja, Titelgewinn ist man ja mehr oder weniger davon ausgegangen, von der großen Titelverteidigung. So, jetzt hast du da also einen Rudel von Kindergartenkindern hier bei uns immer rumhocken gehabt mit den Eltern dazu. War ja Sommer, haben Grillpartys gemacht ständig und alle hatten halt, wenn sie nur ein Trikot hatten, hatten sie wenig, aber viele waren halt komplett eingekleidet, hatten dieses urhässliche Trikot, muss man ja sagen, das sich am 1990er Outfit orientiert hat, aber dann nur Grauabstufungen hatte statt die Deutschlandfarben. Also das 1990er Trikot ist nach wie vor eins meiner liebsten, aber wahrscheinlich, weil ich an den Titelgewinn einfach selige Erinnerungen habe. Und dieses Trikot war eine Enttäuschung, wie es dann die ganze Weltmeisterschaft war. Und dann war dieses Mexiko-Spiel. Und du hast, okay, Mexiko hauen wir weg, Schweden hauen wir weg und dann das war der Gedanke dahinter, ne? Südkorea wird weggebumst und wir werden einfach Erster in dieser Gruppe mit 9 Punkten und zu 0 hinten stehen. Und dann warst du da gesessen und die Welt um dich ist eingefroren und hast dir gedacht, oh nein, Leute, was ist denn hier bitte los? Obwohl ich hatte meinen Spaß dran. Ich nicht witzig. Und ich bin jetzt bin ich auch wieder am Ja, aber auch nie der große Fußballfan, muss ich sagen, deshalb. Hat mich nicht so doll gestört, aber ja. Es war also ich gucke schon auch Fußball, ich bin jetzt nicht so der Bundesliga-Enthusiast. Also ich gucke schon mal die Zusammenfassungen mir an und ich bin auch immer einigermaßen informiert, wo meine Vereine ist oder mein Verein, der BVB, ich bin BVB-Fan und St. Pauli, meine Kinder Bayern München, das gibt öfters mal Tumulte bei uns zu Hause. Also das Einzige, was ich über Bayern München weiß, ist, wenn man Fan war, war man immer unten durch. So viel habe ich auch immer schon mitbekommen. Es wird halt natürlich von vielen gesagt, der Bayern-Fan, das ist ein Schönwetter-Fan. wird es öfters mal gesagt. Dass sie sich halt massig Geld haben und quasi nur so gut sind, weil sie alle guten Spieler aufkaufen. Also das ist das, was mein bescheidenes Fußballwissen irgendwie angeht. Der Grundtenor ist, glaube ich, schon mal richtig, ja. Ja. Ja, nee, eine enttäuschende Fußballweltmeisterschaft. Und von der Fußballweltmeisterschaft möchte ich zur PlayStation Classic nochmal umschwenken, die wir ja auch in unserem Konsolen-Podcast schon mal besprochen haben. Ja. Damals noch aus dem Standpunkt, okay, die kommt erst in Zukunft noch raus. Jetzt ist sie ja schon rausgekommen. Mhm. Und ist mehr oder minder gefloppt, kann man sagen. Zu der schlechten Spielerauswahl, die wir zwar ja schon besprochen haben, kam dann noch dazu, dass NTSC und PAL-Spiele gemischt drauf waren. Das heißt, manche liefen normal schnell, manche liefen langsamer. Ja. Es war kein eigener Emulator für die Spiele mit dabei, wie es bei den PlayStation 3 Klassikern zum Beispiel ist. Also wenn man sich im PlayStation Store Spiele von PlayStation 1, PlayStation 2 geladen hat, sondern es war eine mobile Version von PCSX. Also ein Emulator, den du halt dir runterladen kannst, den haben sie einfach mal übernommen. Und das Allerbeste, was mich am meisten begeistert hat, war einen Tag, nachdem das Ding rausgekommen ist, gab es erste Hacks. Dass die Leute sich eigene Spiele draufgehauen haben, dass sie rausgefunden haben, okay, du schließt eine USB-Tastatur an, drückst auf Escape und kommst ins Menü rein. Und kannst dann einstellen. Okay. Also, wir haben es ja damals schon gesagt. Hast du mir den Artikel geschickt, irgendwas? Irgendjemand hat mir da einen Link geschickt. Ich habe auch nur die Überschrift gelesen, von wegen, dass Super Nintendo Mini emuliert PlayStation-Spiele besser als die PlayStation Mini. Das habe ich auch gelesen. Das habe ich dir, glaube ich, nicht geschickt, aber ja, das habe ich auch gelesen. Wenn das stimmt, also ich habe nur die Überschrift gelesen, aber ich musste da schmunzeln. Das ist wie einfach ein Megagriff ins Klo gewesen, was die da rausgebracht haben. Ja, nicht schön. Das waren jetzt so die Punkte, die ich zu diesem Jahr mal, also von meiner Seite so besprechen wollte. Ich hätte jetzt noch ein, zwei Themen, die ich anschneiden möchte. Aber hast du erst noch was? Ja, spielemäßig was. Na klar. Und zwar in diesem Jahr ist, glaube ich, auch Life is Strange 2 erschienen jetzt. Mhm. Die ganzen Episoden, dass man jetzt komplett sich in einen kaufen kann. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was mich noch mega interessiert, weil wir haben den ersten Teil gespielt. Und das war eins der Spiele, was mich irgendwie so am meisten bewegt hat. Spielerisch natürlich absolut nicht anspruchsvoll, weil es ist quasi nur ein interaktiver Film, aber auch die ganze Story, das ganze Drumherum, das Emotionale, das hat mich so mitgerissen. Mhm. Meine Freundin auch, also wir waren beide vom ersten Teil von Life is Strange mega begeistert. Und ja, Life is Strange 2 werden wir auf jeden Fall spielen. Mal gucken, ob es annähernd so die Emotionen erzeugen kann wie der erste Teil. Oder vielleicht sogar noch besser ist, ich glaube nicht, aber lass mich überraschen. Mhm. Ansonsten in meiner Lücke noch Resident Evil 7. Interessiert mich sehr. Ich habe da den Teaser mal angezockt. Kennen bestimmt viele. Gab es auch eine Virtual Reality Version. Ja, genau. Ich habe leider kein Gerät, aber unsere Nachbarn haben das gezockt bei Freunden. Und ja, die konnten das teilweise kaum noch weiterspielen, weil es einfach so heftig war. Ich fand es mit der Maus schon heftig, weil man im Teaser halt keine Waffe hatte. Du warst komplett ausgeliefert und musstest dadurch dieses Haus rennen und ich hatte wirklich keinen Bock, eigentlich noch in den nächsten Raum zu gehen. Dadurch, dass du halt komplett schutzlos warst, was natürlich im Spiel nachher nicht so ist. Also hast du ja wieder deine Waffen und da wird es wieder ein anderes Feeling rüberkommen. Was mich dann aber auch noch interessiert, ist Evil Within. Da habe ich auch den ersten Teil gespielt und da ist der zweite jetzt ja auch schon, ich glaube, letztes Jahr schon erschienen. Und die beiden will ich auf jeden Fall noch spielen, was so Horrorspiele angeht. Okay, dann gab es im August 2018 ja ein Urteil zum Thema Hakenkreuze in Spielen. Mhm. Und bisher galten Videospiele ja als ein Medium, das nicht kritisch mit dem Symbol umgehen konnte. Das im Gegensatz zu Geschichtsbüchern oder zu Filmen. Ja. Und wenn dieses Symbol also in Kunst oder Wissenschaft gezeigt wird, dann ist es tolerabel, also zum Beispiel in Dokumentationen über Zeitgeschehen oder sowas. Mhm. Und das waren Videospiele oder als so etwas sind Videospiele bisher eben nicht angesehen worden. Aber jetzt hat die USK, also die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle angegeben, dass diese sogenannte Sozialadäquenzklausel, heißt die Klausel, die da greift, auch für Videospiele geltend gemacht werden kann. Mhm. Und dass deshalb Bethesda, und so bin ich da drauf gekommen, Bethesda darüber nachgedacht hat, Wolfenstein 2 nochmal neu für die Switch rauszubringen. Also es kam jetzt vor einer Weile raus, aber jetzt eben nochmal neu uncut mit Hakenkreuzen. So, jetzt ist aber die Frage, wozu? Wozu steigert ein Hakenkreuz den Spielspaß in einem Spiel? Ist die Immersion dadurch ausgeprägter? Braucht man das? Und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, nee. Warum? Nö, eigentlich nicht. Also man hat ja auch damals, ne, Indie 3 kennt wahrscheinlich jeder das Point-and-Click-Adventure. Da haben sie auch dann einfach nur die, ich glaube, das waren einfach rote Flaggen mit einem weißen Kreis drin. Also da war Kreis da gar kein oder Symbol Plus drin. Oder irgendwas, was man hat sich halt immer so ausgedacht, ja, hat in Filmen, genau, und Spielen, klar. Also dadurch wird das Spiel jetzt nicht besser. Klar, es steigert ein bisschen den Realismusgrad, aber der Spielspaß wird dadurch nicht erhöht. Ich würde es jetzt auch nicht nochmal Geld ausgeben. Es würde mich auch nicht stören, wenn es drinne wäre. Ne? Es würde jetzt nicht sagen, oh, da sind Hakenkreuze, jetzt spiele ich das nicht mehr. Also ich weiß noch, keinen Werbeeffekt haben. Ich weiß noch, früher weißt du beim ersten Wolfenstein, das damals ja indiziert war in Deutschland, dass trotzdem jeder gespielt hat. Mhm. Das hat ja auch einfach dieses Verruchte gehabt. Oh, da sind Nazis mit drin und Hakenkreuze und das ist ein ganz schlimmes Spiel und hast du nicht gesehen. Huiuiuiui. Aber ich fand es eher witzig. Also, auch das Ende, wo du dann gegen Hitler mein Leben kämpfen musst. Mein Leben, genau. Das, ey, fahr auf, Wiedersehen. Das war einfach trashig und lustig. Ja, das fand, haben wir als Kinder schon schlapp gelacht irgendwie. Ja gut, hat man sich mit dem Thema auch noch nicht so kritisch wahrscheinlich auseinandergesetzt, aber wie heutzutage. Ja, ich denke, man muss da auch einfach gucken. Weißt du, wenn du so Multiplayer-Spiele hast wie, na, wie heißen sie denn, diese ganzen Kriegsspiele, da brauche ich dann auch nicht Leute mit SS-Uniformen, die da rumlaufen, mit Hakenkreuzen aufeinander schießen. Ich, gut, ich denke, so weit wird es ja überhaupt nicht kommen. Dafür ist dieses Urteil ja nicht da. Das heißt ja einfach, es kann geprüft werden. Aber das war einfach was, genau, wo ich jetzt gedacht habe, das kann man mal erwähnen. Das ist, denke ich, ein interessanter Aspekt gewesen dieses Jahr. Und was mich aber tatsächlich noch ein bisschen mehr interessiert hat, war die Klage von Nintendo gegen zwei große ROM-Seiten. Mhm. Die ja dann natürlich auch klassische Nintendo-Spiele zum Download angeboten hat. Also NES, Super Nintendo, Nintendo 64, was auch immer. Die beiden Seiten haben inzwischen geschlossen und einige andere große ROM-Seiten sind dann freiwillig nachgezogen. Ja. Viele Leute haben kritisiert, dass Nintendo den Spielern die alten Titel nicht zufriedenstellend zur Verfügung stellt. Mhm. Und dass es eben nur über ROMs möglich ist. Jetzt Legalität mal außer Frage gelassen. Es ist natürlich nicht legal, wenn du das Original nicht da hast, in genau der Vision, wo du das ROM her hättest. Aber das wäre die einzige Mission gewesen. Skurrile und seltene Klassiker, also meinetwegen fürs NES, Little Samson oder Sweet Home fallen mir jetzt spontan ein, auch mal zu spielen, ohne dass du jetzt Unsummen an eBay dafür bezahlen musst, weil Nintendo selber die Spiele eben nicht in der, nicht anbietet im Download-Service. Ja, das kannst du ja teilweise gar nicht leisten, was die dafür Preise haben wollen für wenig bekannte oder schwer verfügbare Spiele. Ja, aber ich finde trotzdem schade, also natürlich, Nintendo hat vollkommen recht. Ne? Das ist ihr Eigentum, dass sie nicht wollen, dass andere Leute daran verdienen, das verstehe ich schon, aber ich möchte doch, wie Sega meinetwegen jetzt auch wieder macht, mit der Mega Drive Collection, man sollte einfach den Leuten die Möglichkeit geben, die Spiele auch zu bekommen. Und jetzt hast du natürlich für die Switch jetzt aktuell die Möglichkeit, dass du dann, wenn du den Online-Service dir besorgst, dann bekommst du kostenlos Zugang zu alten NES-Spielen. Also ich denke, das wird so die Grundidee dahinter gewesen sein. Man wollte diesen Online-Service ja irgendwie interessant machen. Und es ist auch schön, dass ich dann, was gibt's denn da jetzt für Spiele? Punch-Out gab's jetzt, glaube ich, neu oder Ninja Gaiden und Mario natürlich. Das ist schon auch alles ganz nett. Aber ich persönlich hätte mich mehr gefreut, wenn ich das als Cartridge bekommen hätte. Eine NES-Collection mit 30, 40 NES-Spielen. Da kann man ja 2, 3 Collections auf den Markt schmeißen. Und ich bin mir sicher, das würden die Leute kaufen. Genauso für Super Nintendo. Das wäre cool, ich finde dass Nintendo da den Zug damals irgendwie verpasst hat. Am GameCube gab's ja die Zelda-Collection. Wenn du den GameCube dir mit Mario Kart, was glaube ich, Mario Kart Edition gekauft hast, dann hast du eine Bonus-Disc drauf gehabt. Da waren Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3 nicht, weil es gab es damals für den Game Boy und du solltest den Game Boy Player kaufen und das dann auf dem GameCube spielen. Ocarina of Time war mit drauf und Majora's Mask. Mhm. Sehr geil. Richtig, richtig gutes Ding. Leider kam sowas danach nie wieder. Und sogar als Mario dann 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat und sie dann ein Jubiläumsspiel für die Wii rausgebracht haben, war das Super Mario All-Stars auf einer Disc. Stimmt, das war noch irgendwie für einen Vollpreis, ne? Selbstverständlich für den Vollpreis, Ben. Alle anderen Super Nintendo-Spiele konntest du dir für die Virtual Console kaufen für 800 Punkte. Das waren damals 8 800 Punkte, genau, also 8 Euro. Mhm. Nur Super Mario All-Stars nicht, weil das solltest du dir als Super Limited Edition Vollpreis als Disc kaufen. Ja. Miese Nummer, echt miese Nummer. Hat mich damals angenervt. Preis-Pädipotik. Nervt mich heute noch total an. Ja, ich finde es eh teilweise einfach mega überzogen. Also wenn du bei Steam anguckst, was du da teilweise für die Spiele zahlst, und dann sollst du bei Nintendo irgendwie für NES-Spiele noch mehr als 5 Euro teilweise für ein Spiel bezahlen. Und selbst 5 Euro finde ich übertrieben, weil die haben damals ihr Geld gemacht mit den Spielen. Ja, sollen sie doch für 20 Euro meinetwegen alle NES-Spiele rausbringen, was natürlich wieder nicht geht. Alle müssen es ja, genau, aus lizenztechnischen Technologien. Ja, aber das wäre halt mega geil. Genau, allein die Nintendo-Spiele, da könnten sie mal eine Collection machen, könnten die ein bisschen aufpeppen mit ein bisschen, wie es bei Smash Brothers, da gibt's doch auch immer die Jukebox, dass du die Musikstücke anhören kannst, ein bisschen Artwork, irgendwie sowas. Und dann hast du 20 Spiele und dann kannst du noch DLC machen, dass du dir Spiele noch runterlädst dazu und dann zahlst du halt dein Geld dafür. Und die Leute würden es doch machen, das ist ja nicht das Problem. Aber 20 Spiele, 20 Euro, das wäre zum Beispiel ein fairer Preis, finde ich. Ja, klar. Aber wahrscheinlich wird es 50 kosten, aber 20 wäre schon mal schön. Ja. Es sind halt wirklich alte Spiele und die machen ja, die haben ihr Geld damals damit gemacht. Warum wollen sie damit jetzt immer noch weiter verdienen? Dafür haben sie doch die neuen Spiele dann. Klar, aber einfach. Ein bisschen mehr Fanservice betreiben. Aber Retro ist ja einfach ein Ding. Und das Beste sind natürlich in dem Sinn immer die alten Originale. Und da könnten sie einfach dran verdienen. So, jetzt haben wir, denke ich, so alles mal durchgekaut, was uns dieses Jahr so beschäftigt hat. Mhm. Und jetzt vielleicht noch kurz, was uns im nächsten Jahr noch so beschäftigen wird. Ja. Also nächstes Jahr für die Switch habe ich mal rausgesucht ein paar Spiele, die will ich jetzt noch kurz nennen, nicht viel zu erzählen. Metroid Prime 4. Ja, genau. Metroid Prime 4, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber mal gucken, ob es nächstes Jahr kommt, ne? Ja, das ist halt, da steht auch ein Fragezeichen dahinter. Was aber kommen soll, ist ein Fire Emblem für die Switch, und zwar ein richtiges Fire Emblem. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil die Reihe finde ich super. Fire Emblem damals habe ich auf dem Game Boy Advance für mich entdeckt, zusammen mit Advance Wars. Stimmt, da habe ich es auch, glaube ich, das erste Mal gespielt. Aber ich habe leider nie ein Fire Emblem durchgespielt. Oh doch, aber ich fand die auch cool, ja. Also sehr taktisch, die ganzen Kämpfe. Und ich weiß gar nicht, warum ich da nicht mehr weitergespielt habe, ehrlich gesagt. Ja, das Coole war ja, dass die Charaktere sich entwickelt haben. Und wenn eine Einheit zerstört worden ist, dann war die wirklich endgültig fort. Ja, also aber dann ist es doch wahrscheinlich so, dass man doch dann den Safe lädt und neu für den Kampf versucht, oder? Oder nimmt man das teilweise einfach hin und spielt dann weiter? Selbstverständlich lädst du den Safe. Ja, weil da hat man doch eigentlich nicht Bock drauf, irgendwie einen geliebten, hochgelevelten Charakter aufzugeben. Ja, Final Fantasy habe ich noch stehen, da haben wir aber eingangs schon drüber gesprochen. Tales of Vesperia kommt für die Switch jetzt nochmal raus, das werde ich mir holen, habe ich damals ausgesessen. Durchgespielt auf dem PC. War ganz cool, ja. Da freue ich mich. Kann man spielen. Was mir an den Dungeons nicht gefallen hat, die waren teilweise sehr einfach gestaltet. Also immer symmetrische Form. Da haben wir die Tales of Symphonia Dungeons, die haben mir da besser gefallen. Aber ist kein schlechtes Spiel. Also ich würde es trotzdem empfehlen, Vesperia. Allein schon wegen den Dialogen, die oftmals sehr witzig sind. Und ja, kann man spielen. Das Kampfsystem ist auch ganz cool. Ich bin gespannt. Mhm. Auf jeden Fall, denke ich, können wir sagen, der Podcast selbst wird sich treu bleiben. Wir werden uns treu bleiben. Es wird hier weiterhin um klassische Retro-Spiele gehen, auch mal Retro-Kram allgemein, also Filme, Pen and Paper, sowas. Unsere Musikfolgen machen wir weiter. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr spieletechnisch, was da jetzt kommt. Ob wir dann vielleicht schon Shamu oder Metroid Prime 4 wahrscheinlich eher weniger zocken dürfen, aber vielleicht schaffe ich dann ja endlich eins von den anderen Games, die ich so erwähnt habe, zu zocken. Resident Evil zum Beispiel. Ja, Steam sind auch noch ein paar Spiele, die man jetzt noch zocken muss. Haben wir zum Beispiel neu angefangen. Pickup Artist. Das ist das Zelda für Erwachsene. Wie heißt das? Darksiders. Ah. Den dritten Teil? Den neuen? Tatsächlich den ersten. Ah. Das war auch so eine Steam-Leiche. Ich nenne die immer Steam-Leiche. Ich kaufe die und dann liegen die erstmal 2 Jahre rum. Und ach, da war ja noch was, genau. Nee, haben wir Teil 1 und 2 habe ich damals sehr günstig bekommen. Und 1 spielen wir jetzt. Die, ich weiß nicht, ob das auch Definite Edition oder, nee, das heißt irgendwie anders. Aber ich habe es erst in der alten Version gespielt und habe dann aber gesehen, direkt unter der alten Version ist ein Steam-Eintrag mit der noch neueren. Das ist nochmal ein mega grafischer Unterschied. Also was sie da nochmal rausgeholt haben aus dem Game, Mann, oh Mann. Ist ganz cool. Mit HDR-Effekten und so. Ist schon. Ja, den zweiten Teil, der kommt dann sicher auch irgendwann danach. Ich habe erst gedacht, das ist ein pures Geschnetzel. Weil alle haben immer gesagt, hier Zelda für Erwachsene. Mhm, genau. Aber habe ich halt am Anfang überhaupt nicht so gesehen, bis ich dann den ersten größeren Dungeon hatte. Also musst du erstmal ein paar Stunden spielen. Und dann, ja, wird es doch sehr ähnlich zu Zelda. Weil das ist halt wirklich wie so ein Dungeon aufgebaut. Du machst, erkundest die Räume nacheinander, machst die Rätsel, hast deine Karte von dem Dungeon. Es ist, kriegst irgendwelche Fähigkeiten und so weiter. Schönes Spiel. Cool. Werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch durchspielen. So viel dazu. Mal gucken, was kommt. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf das vor uns liegende Jahr 2019. Wir wünschen unseren Hörern jetzt noch einen guten Beschluss für 2018, ein erfolgreiches, gutes Jahr 2019 und wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin treu bleibt. In diesem Sinne, macht's gut. Servus, Ben. Ciao, Hardy. Und ciao, liebe Zuhörer. Bis denn. Ciao.